Willkommen im Spelunkencast, dem lockeren Podcast über alles, was Piraten in Nordrhein-Westfalen bewegt. Ja, Krenes, das mit dem Spelunkencast und so. Wir sind heute ganz, ganz wenig und wir sitzen im vollkommen falschen Raum. Wir sollten eben erst umziehen. Zieht mal bitte um. Die beiden können wahrscheinlich hier nicht rein. Wo hilft dem mal einer? Aber von da kann ich nicht ziehen, wo sie jetzt sind. Bin schon dabei. Blood and Gore, Strong Language, Violence. Ich habe keine Macht mehr. Man hat mir meine Rechte amputiert. Ich krieg die auch nicht hochgezogen. Was soll das denn? Ah, jetzt geht's. Ihr seid so Strategen, ne? Ihr seid so Strategen. Zieht mal bitte um, sagten die drei Admins den zwei Nicht-Admins. Es ging nicht. Ich hab's probiert. Jetzt geht's auf einmal. Aber den Sebastian krieg ich auch nicht hochgezogen. Der ist noch im Öffentlichkeitsarbeit, nicht im Krähennest. Jetzt dein Zuhörer. Ganz grandios. Warte mal. Jetzt haben wir da. Jetzt! Wollen wir auch noch das Rederecht geben? Hallo. Gut, dann startet mal. Läuft immer noch durch. Hervorragend. Ach, wir fangen mit Patzern an, es ist ja ganz großes Kino. Es ist Spelunkencast, was soll's denn? Wird auch nicht geschnitten. Als erstes, seid ihr alle Mitglieder? Seid ihr von einem Gremium bestätigt worden, dass ihr hier mitmachen dürft und habt ihr euren monatlichen Mitgliedsbeitrag von 1 Euro bezahlt? Sonst raus. Also meine Frau hat mir eben Geld aus dem Portemonnaie genommen, reicht das? Ja, das war für sie. Sie hat für dich bezahlt. Vielleicht sagen wir erstmal kurz, wer überhaupt da ist. Ach, die kennen uns doch. Eigentlich alle. Die Millionen Zuhörer des Spelunkencasts. Das kriegen wir schon raus. Wir lassen die einfach mal raten. Das ist doch auch mal ganz schön. Vielleicht fragt ja tatsächlich mal einer nach, welches Arschloch hat den Mister erzählt. Finde ich auch mal total schön. Okay. Na, deine Stimme kennt man aber Heavy Incognito Cast. Das heißt, wir können auch über andere Parteien, politische Mitbewerber und solche Sachen wie, ich nenne sie inzwischen ja, also FDP, Forstdemokratische Partei, ne? Also seit der Aktion mit dem Weihnachtsbaum, großes Kino. Habt ihr das gehört? Nein. Ich habe Auszüge davon, ja. Mir hat es die Tränen in die Augen getrieben. Ein Baum ist ein Baum und der gehört in den Wald. Es war großartig. Das war auch eine halbe Stunde Pause, weil ich konnte einfach nicht arbeiten dabei. Radbert, hast du es gehört? Was habe ich gehört? Den Tannenbaumantrag der FDP. Ja, klar. Und ja, das Geile ist, das ist das erste Mal, dass bei uns auf der Sauerland-Mailingliste ein politisches Thema diskutiert wird. Ist doch gut. Ja. Oh nein. Und bei der Gelegenheit kommen dann auch direkt die Ausländerfeinde rausgekrochen. Fand ich unfassbar. Moment, ihr habt über Weihnachtsbäume diskutiert und Ausländerfeinde sind rausgekommen? Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ein Drittel aller Weihnachtsbäume in Deutschland, oder sind sogar zwei Drittel, kommen aus dem Sauerland. Ja, hier ist nämlich vor ein paar Jahren ein unfassbarer Orkan durchgefegt, man nannte ihn Kyrill und der hat den halben Wald mitgenommen, der hier steht. Und überall da, wo da nichts mehr ist, da sind jetzt Weihnachtsbaumpflanzungen. Und deswegen ist das hier ein Major, naja, ich will nicht sagen Major Wirtschaftsfaktor, aber es machen halt schon eine ganze Menge Leute, ne? Und es gibt auch verschiedene Probleme und sonst irgendwie was. Und deswegen interessieren sich die Leute im Sauerland ein bisschen mehr für Weihnachtsbäume als anderswo. Das ist also quasi eine Weihnachtsbaumhochburg. Gewissermaßen, ja. Und dann fing der Westen natürlich an, sofort rumzuspekulieren, dass die Grünen das nur deswegen reingebracht haben, weil sie diese Kyrillflächen in Wirklichkeit nicht so gerne für Weihnachtsbaumpflanzungen nutzen wollen. Die sind ja auch ganz umweltschädlich, weil die ja so hässliche Pestizide verwenden und all sowas. Sondern, das wäre der strategische grünen Masterplan, um diese Flächen da mitten im Wald für Windkraftanlagen zu reservieren. Klar, so eine Windkraftanlage mitten, es waren noch gar nicht die Grünen, das war doch die FDP. Nein, die FDP will nicht das, dass die Grünen das machen, so wie sie es wollen. Ach so, die wollen also Windräder in den Wald bauen, ja? Das ist aber umweltschützend, vor allem die Tiere freuen sich da, das ist ja total cool, ey. Ich meine, sie werden dann zerschnitzelt? Nein, aber ich meine, nee, das ist... aber du kriegst Wildschweine mit Tinnitus. Ach, so laut sind die auch nicht. Aber egal, ich meine, besser als besser taube Schweine als taube Leute. Ne? Aber man kann dazu stehen, wie man will. Jedenfalls diese Spekulation, ne, dass es da sofort irgendwelche nachgelagerten Interessen gibt und vor allen Dingen, dass es diese Interessen von den Grünen sind, riefen dann die Sauerland-Piraten auf den Plan. Einer von denen hat dann geschrieben, von wegen, die Grünen, die werden sich so lange nicht beruhigen, bis wir alle den Schleier tragen. Sind Wildschweine auch Menschen eigentlich? Nein, Wildschweine sind Schweine. Sonst hießen sie Wildmenschen. Menschen sind Tiere. Deswegen haben wir eine gewisse Ähnlichkeit. Willst du jetzt mit mir eine Biologiedebatte anfangen? Auf dem Sonntagabend, wenn ich Urlaub habe, dann tu das nicht. Okay, mich interessiert jetzt viel mehr. Was hat er da gerade mit dem Schleier? Ja, das hat überhaupt keiner bemerkt auf der Sauerlandliste, was das für eine ausländerfeindliche Scheißbemerkung war. Er meinte, die Grünen werden so lange keine Ruhe geben, bis wir alle den Schleier tragen. Ja, und was sollte das aussagen? Sollte aussagen, dass Ausländer scheiße sind, tippe ich mal so. Entnehme ich darauf jedenfalls. Das war ein islamfeindlicher Spruch. Pass ich so auf, tut mir leid. Klingt tatsächlich nach so multikultifeindlich. Von wegen Cem Özdemir oder meinst du warum? Ja, die sind doch grundsätzlich Multikulti, und Multikulti ist für manche Leute halt per se schlecht, weil sie die Überfremdung fürchten. Verstehst du? Bis wir alle den Schleier tragen, ist eine etwas polemische Verkürzung von bis die Ausländer uns alle überrannt haben. Deutschland den Deutschen und so weiter. Verstehst du? Das ist die Geisteshaltung, die dahinter steckt. Und sowas sehe ich auf einer Piraten-Mailing-Liste, ja, und zwar auf der Hochsauerlandkreis-Mailing-Liste, und zwar in der allerersten politischen Diskussion, die ich da überhaupt erlebe, seit ich die vor 4 Monaten oder so abonniert habe. Und ich finde es entsetzlich. Ja, vor allem ist er dann ja auch bei den Piraten so wahnsinnig richtig aufgehoben, weil die Piraten sind ja mal so gar nicht Multikulti, ne? Du hast die Ironie-Hashtags vergessen. Ach so, Sebastian, für dich, das war ironisch. Danke. Ihr setzt Wörter jetzt schon in Hashtags? Ich dachte, das heißt Anführungszeichen. Wenn Sebastian da ist, sollten wir das tun. Das wird total anstrengend beim Sprechen. Aber ihr müsst das nicht sofort tun. Ihr könnt das auch dann. Das ist nett, dass wir das erst üben dürfen, Sebastian, wirklich. Björn, bei dir können wir sie einfach generell immer stehen lassen, von daher hast du da keine Arbeit. Verdammt, so viel zum Anonym-Podcast. Jetzt haben wir 2 Namen genannt. Ja, ah, das wäre schlecht. Ja, aber welcher Sebastian ich bin, weiß ja noch keiner. Auch die Möglichkeit ist nämlich Sebastian Nerz. Der ist gar nicht beim Frankfurter Kollegium. Elegante Überleitung. Wir können jetzt das Bashing des Frankfurter Kollegium eröffnen. Ja, was willst du da bashen? Ich warte darauf, dass der erste von den Knallvögeln bei mir in irgendeinem Arbeitskreis auftaucht. Dann gibt's aber erstmal auf die Nase. Hallo Tobi. Guten Abend. Ich habe gehört, ihr tretet jetzt alles im Frankfurter Kollegium ein? Auf keinen Fall. Ja, wir treten... Eigentlich hatten wir überlegt... Nein, lass mich mal. Eigentlich hatten wir überlegt, aus dem Krähennest eine e.V. zu machen. Warum nicht gleich eine GmbH? Wäre ich auch für. Warum machen wir nicht direkt eine AG draus? Wir sollten sofort an die Börse gehen, ohne Umschweife. Gab es da nicht mal so ein neues Technologiesegment? Das AG bei den Piraten steht gar nicht für Arbeitsgruppe, Arbeitsgemeinschaft, sondern das steht für Aktiengesellschaft. Jetzt weiß ich's. Ja, das Problem bei Aktiengesellschaften ist nur, dass die Gründung relativ bürokratisch und teuer ist. Und die Führung auch. Ach so. Ja, wir sollten dafür einen gewissen VS aus B organisieren, aus BO organisieren, der kann AG-Gründung. Lizenz zum Gelddrucken, ich meine, das hat uns doch immer schon gefehlt. Diese Partei ist verarmt, oder? Nein, wird auch weiter verarmen. Die Pressemappe ist Direktkandidatin Leipzig für den Bundestag. Nee, ernsthaft? Ja. Ich glaube, da gibt's nicht so viele Piraten, gell? Da waren 40 Stimmberechtigte. Das heißt, du hast da ein relativ mehrheitliches Verhältnis an Komplettverstrahlten. Oder Leute, die sich nicht trauen oder keine Zeit haben oder sonst was. Oder nichts von der Aktion mitbekommen haben, ich meine. Meinen KV nicht. Leute einfach mal so wählen, ja. Ich möchte, dass das Ofenrohr kandidiert. Wer? Das Ofenrohr. Was ist es? Kölnerin, glaube ich. Ach so. Kannte dieses Namen noch nicht. Ein unappetitlicher Aggregatzustand oder so. Außenpolitik-Expertin? Nee. Also, sie glaubt das, aber nein. Wie kommt es zu diesem Spitznamen? Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat. Ich weiß auch nicht warum, aber ich finde, es ist sehr schön. Also ich habe es zum ersten Mal vom Rahmen gehört, glaube ich. Mir fallen da keine unverfänglichen Konnotationen ein, muss ich gestehen. Habt ihr das? Neu, ich habe eine Mailingliste gesehen. Mal bist du die so und so, bei der man beim Krähennest geredet wird? Wir wissen ja schon, dass sie nicht twittert. Die Frage ist jetzt, hört sie auch keine Podcasts? Da könnte eine Telekommunikationsüberwachung helfen. Dann könnte man diese Frage sehr gut klären. Du hast den Job. Ich bin gegen Vorratsdatenspeicherung. Du musst es ja nicht speichern, es reicht ja, wenn du es dir anhörst und merkst. Bei Sebastian ist das Speichern, das weißt du. Also, bist du schon fertig mit Denken? Okay, wir wollten doch eigentlich über das Frankfurter Kollegium lästern. Ja, das Problem ist, es ist so unergiebig, ne? Die haben nur bisher ein Manifest. Du findest das toll, Bernd. Ich finde das total toll. Ich bin dafür, jeder sollte sich extra neben Organisationsstrukturen eine Kriegskasse und Stimmvieh organisieren. Finde ich total toll. Was mich so amüsiert. Und dann sollen sie alle zur FDP rübergehen. Geschlossen. Wäre gut, wenn sie uns das Geld da ließen. Wobei man wissen muss, dass die Arbeitsgemeinschaften in der Piratenpartei, also Arbeitsgruppen, zumindest die Bundesarbeitsgruppen auch Vereine sind, juristisch. Wahrscheinlich. Und wieso haben wir alle keine Satzung? Das ist ja wahrscheinlich. Guten Tag, sind juristisch wahrscheinlich ein Verein. Ja, wir haben wahrscheinlich, was? Es gab da mal einen Streit drüber, wo sich ihre Juristen dran beteiligt haben. Und? Es sieht so aus, als ob es Vereine sind. So. Zumindest wenn sie Koordinatoren haben. Ach so. Egal, wie man da Koordinator geworden ist, ne? Also ich mach mal, sag mal, man hat sich so proklamiert zum Großmufti. Das ist eine andere Frage. Ich meine, die Wahl durch Akklamation ist ja die häufigste eigentlich. Rufe mich mal zum Koordinator der AG Holzschnitzen aus. Dann solltest du erst Leute suchen, die da mitmachen wollen. Hier finde ich einfach. Lege ich mich anonym GMX-Accounts an. Holzschnitzen finde ich schön. Was willst du denn alternativ noch schnitzen außer Holz? Och, da kann man genügend. Elfenbein, Speckstein. Speckstein wird nicht geschnitzt. Sondern? Speckstein wird anders bearbeitet. Zum Beispiel mit Pfeilen und mit Meißeln. Das ist doch viel zu hart zum Schnitzen. Der ist überhaupt nicht hart. Kommt immer an, was man so hart nennt. Alles relativ. Erste Runde. Lehrer gegen Ergotherapeuten. Lass uns über Handwerksmaterialien reden. Kein Schwanz ist so hart wie das Leben. Stein, Speck, Stein, nicht Speckgummi. Der heißt nur so. Nee, der heißt nicht so und das Zeug staubt wie Hulle. Ja, und es ist super gesundheitsschädlich. Ich glaube, es hieß auch mal irgendwann, es wäre krebserregend. Je nachdem, wie viel du davon einatmest, ist alles krebserregend, glaube ich. Aber ich meine, es gibt ja auch Pinguine, das sind ja auch Vögel und man sieht ja das jetzt nicht direkt an, eigentlich. Kannst du mir mal bitte erklären, wie du von Speckstein und karzinogenen Stoffen auf Pinguine kommst? Umwelt. Könnt ihr mir bitte mal alle erklären, wie ihr vom Kollegium dahin kommt? Ich wollte gerade was über das Kollegium sagen, aber ihr seid bei Speckstein und Pinguinen. Ich will euch nicht stören. Also, wir machen uns in der Zeit einen Pinguin-Speckstein, malen den mit organisch abbaubaren Farben an und in der Zeit kann Tobi uns Dinge über das Kollegium erzählen. Ja, ich wollte euch eigentlich fragen. Also, ich habe das Manifest gelesen. Manifest. Das ist ja schon was voraus, möchte ich meinen. Echt? Hab da nicht, es ist ja nicht so viel, kann man ja lesen. Ja, klingt nett. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn jetzt so besonders? Ja, aber das, was so besonders sein soll, ist ja gar nicht geklärt. Anders ist nur, dass man irgendwie einen Verein hat, einen geschlossenen Kreis hat und man irgendwie das Gefühl hat, das ist so eine elitäre Gruppe. Und dann schreiben Leute, sie wollen wieder zurück zu Bürgerrechten. Und da habe ich jetzt so irgendwie verpasst, wann die Piratenpartei das mit den Bürgerrechten aufgegeben hatte. Aber vielleicht könnt ihr mir das erklären. Vor allem geil ist, dass die Pflichtangaben Vorname und Nachname sind, so wegen Datenschutz und liberal und so. Soll ich ja sagen, was ich da so richtig geil finde? Ja, wir waren ja vor ein paar Wochen beim Bundespressetreffen und da hat der gute Sebastian Nerz, Tier Sales, wie er immer genannt wird, unser aller geliebter stellvertretender Vorsitzender, deutlich gemacht, dass er so weit von den Landesverbänden entkoppelt ist, ja, total, mit einem Wort, dass er noch nicht mal mitgekriegt hat, dass wir nach wie vor nicht kampagnenfähig sind und dass bei uns kein Agenda-Setting stattfindet. Denn er hat uns einfach da gebeten, mal künftig darüber einen Monatsplan einzureichen. Ja, ne? Also, das hat er alles nicht mitgekriegt. Jetzt fängt er an, mit den Flügeln zu flattern und zur gleichen Zeit kommt die Nummer mit dem Telekommunikationsgesetz, ja, wird ansatzlos durchgewinkt und Leute, die sich auch nur mal erkundigen, ja, ob da in puncto PR vielleicht dann mal irgendwas passiert zu diesem unfassbaren Treffer, den sie uns da eingeschenkt haben. Und wer hat einen Podcast dazu gemacht? Wer hat einen Podcast dazu gemacht? Das Krähen ist, wir sind geil. Entschuldigung, mach weiter. Kommt unser geliebter Klaus Peukert und meldet uns alle an auf Twitter, twittert uns alle an, die wir uns mal erkundigen, ob da jetzt vielleicht wenigstens mal eine PM formuliert wird oder sowas. Für Presseöffentlichkeitsarbeit ist hier Sales verantwortlich. Und die Krönung ist, da unterstellt er sich nicht, mich anzutwittern. Ja, ich stand auch auf dieser Liste drauf, obwohl die Sau mich blockt. Und da kann ich nur sagen, fick die ins Knie, Bursche. Weißt du, an wen du dich richten musst bei PMs auf Bundesebene? Drachenrose. Ja, das möchte ich eigentlich lieber vermeiden. Aber die SG-Presse, glaube ich, formuliert da auch irgendwie schon seit 2 Tagen vergeblich an dieser PM rum. Und eine PM wäre ja nun mal das Allermindeste, aber bei keineswegs das Einzige, was man da mal so machen könnte, meine ich jetzt mal so, ne? So grundsätzlich. Und dann fände ich es doch besser, wenn man nicht irgendwelche Flügel flattern lässt, sondern verdammt nochmal seinen ureigensten Aufgaben nachkommt. Ach ja, der ist ja der Vorstandsmitglied, ne? Die Kettensäge hat gesprochen. Doch wahr. Entschuldige, ich wollte gerade mal. Wir haben noch einen Bundesvorstand, ja. Ja, das Problem ist einfach. Und der war übrigens heute Abend auch nicht da bei der Sitzung, die wir angesetzt hatten, Entschuldigung. Aber seine Wahlkampfhelferin, die da die Termine managt, alles hat ja abgesagt gehabt. Das ist doch Sekua, oder? Seine Wahlkampfhelferin? Nee, das ist jemand anders. Hä? Wahlkampfmanagerin? Ey, wo landen wir eigentlich noch? Du schreibst Sebastian eine Mail nach dem Motto, hör mal, dann und dann Termin, wie sieht's aus, kommst du? Kriegst du Antwort von Sebastian Nerz E-Mail-Adresse von einer netten jungen Dame, die dann sagt, der kann nicht. Die ja, kann mir seinen Terminplan. Korrekte Antwort, hast du Zeit? Zu mir oder zu dir? Nee, zu ihr. Was ein Quatsch. Auf jeden Fall, Da hat der Björn nicht verstanden, was er Radbert sagen wollte. Nee, ich habe das einfach ganz geflissentlich ignoriert, bevor ich in irgendwelchen ominösen Kneipen lande mit Radbert. Ach, frei null können wir gehen, ich kenne da eine gute. Ja, war Frau Pampa in Fütter dich. Kopfkino! Denkt man, Radbert hat in einem Podcast schon gesagt, dass er für Sex nicht bezahlt. Und das alles in den ersten 20 Minuten, ich finde das gut heute. Es gibt aber das Gegenteil von bezahlen. Ja, ich sehe es schon kommen. Ich werde von Radbert irgendwie mitgenommen in irgendwelche dunklen, komischen, spelunkenartigen Gebäude. Und wenn wir rauskommen und ich mich ganz komisch fühle, will er das Geld haben. Super. Ich will immer Geld haben, egal wo ich gerade rauskomme. Ist echt klasse. So, aber zum Kollegium. Nö, ich möchte einfach keinen Seeheimer Kreis. Ich möchte einfach keine Machtstrukturen, keinen Haufen von Leuten, die irgendwie eine Struktur hochziehen, die nicht offen ist für andere. Da kriege ich schon die Vollkrise. Wir entscheiden nicht mal mit 3 Leuten, ob du hier mitmachen darfst. Das ist einfach nur widerlich. 3 also, oder 5? Ja, oder 5. Geschenkt, egal. Das ist das wusste ich noch gar nicht. Das heißt, wenn ich jetzt einen Aufnahmeantrag stellen würde, würde es überhaupt darüber entschieden, ob ich überhaupt dabei sein darf. Ja, klar. Da darf nicht jeder mit. Bei der Piratenpartei ja auch nicht. Ja, aber das kann jeder mitmachen. Oder hast du schon mal irgendjemanden rausgeschmissen, der nicht in der Partei war, der bei irgendeinem Thema mitmachen wollte? Wir haben das öfter mal, dass wir Leute haben, die da mitarbeiten. Und das ist auch völlig okay so. Aber das ist ja ein dermaßenes irgendwie pseudo-elitäres Gehorsche, da das einem schwindelig wird. Das stimmt. Radbert, marodierst du schon? Nein. Ich versuche nur, mir von Fulleren mein Passwort für das Kandidatenportal zurücksetzen zu lassen. Dann doch Push to Talk. Du hast dich doch gerade erst angemeldet. Nein, wir haben uns doch damals schon angemeldet vor ein paar Wochen im Spelunkencast, um das zu testen. Und diesen Testzugang, den hat er wohl offensichtlich weiter behandelten. Jetzt hat er mir gerade meinen Usernamen geschickt, aber den wusste ich noch. Das war das Kandidatenportal, habe ich das schon erwähnt? Ich finde es eine unnötige Zugangshürde. Kommt man da eigentlich als... Nein, anders. Kann man in diesem Kandidatenportal, kann man doch sich auch als Unterstützer eintragen, ne? Ja. Muss man das mit einer Piratenpartei NRW-Adresse tun oder geht das mit jeder? Das geht mit jeder. Beruhigend. Ich habe mich jetzt, eigentlich sollte ich mal eine Lime-Survey oder irgendwie sowas oder ein Doodle oder irgendwie was machen, jedenfalls eine Umfrage. Und ich brauche ehrliche Antworten. Denn ich habe bisher gezögert, bei den Leuten, die ich wirklich unterstützen möchte, mich als Unterstützer einzutragen, auf die Gefahren, dass ich deren Kandidatur dadurch beschädige. Ja, da guckt man in die Unterstützungsliste von Sabine. Welche Sabine? Martini. Ach so. Wieso? Da steht Ortler schon drauf. Ach, scheiße. Ja, jetzt überlege ich mir natürlich von hinten durch die Brust ins Auge, wie mein intrigantes Hirn so gewickelt ist. Eigentlich sollte ich mir jetzt bei den Leuten eintragen als Unterstützer, die ich mit aller Gewalt absägen will. Aber dazu müsste ich erst wissen, ob es funktioniert. Ja, die Frage ist, wie viele Leute da überhaupt drauf gucken. Also ich ignoriere das meistens. Also die Sache mit den Unterstützern, das haben vergangene Wahlen gezeigt, das ist ganz nett und zeigt so ein bisschen, ja, da gibt's Leute, die das gut finden, aber das hat ja auch schnell was von Klüppchen. Also ich kann mich an die Vorstandswahl erinnern, da war ja mindestens ein Kandidat, der hatte unendlich viele, der war weit ab davon gewählt zu werden. Ja gut, ich meine, das kommt, glaube ich, auch immer darauf an, ob ich komme immer neu rein. Das kommt immer darauf an, ob das Leute sind, die man kennt, ne? Also ich finde diese Unterstützerangaben eigentlich eher dafür sinnvoll, wenn jemand sieht, boah, scheiße, ich stehe jetzt hier schon seit 5 Wochen im Portal, da hat sich noch kein Mensch eingetragen für mich als Unterstützer, dass derjenige sich vielleicht dann doch mal überlegen sollte, ob seine Kandidatur so richtig ist. Dafür sehe ich das eigentlich eher, wenn dann überhaupt, als hilfreich. Ja, aber die Leute, die da kandidieren, ohne jegliche Unterstützung oder Rückhalt, die interessiert auch nicht, ob die ganze Partei irgendwie so ein Facepalm-Kollektiv hinlegt. Das ist denen meistens dann auch egal. Die sind komplett merkresistent. Das befürchte ich auch, ja. Bringt also da gar nichts. Allerdings sind inzwischen wenigstens ein paar Leute dabei, wo man darüber nachdenken könnte, sie zu wählen. Das war ja am Anfang ganz gruselig. Nein, ich nenne keine Namen. Oh, komm schon. Oh, bitte, nein. Bitte. Nee, aus dem ganz einfachen Grund nicht. Weil wir auf der letzten Aufstellungsversammlung sehr genau gesehen haben, was passiert, wenn irgendjemand, der in der Fraktion steckt oder irgendjemand, der zu nah an der Fraktion dran ist, und ich bin verdammt nah an dieser Fraktion dran, anfängt, den Mund aufzumachen. Ihr könnt hinterher gerne mich fragen, wen ich gewählt habe, aber das ist dann auch alles. Also, ich finde auch nicht, dass der Spelunkencast der richtige Ort ist, um da über irgendwelche Kandidaten herzuziehen oder zu pushen oder sonst irgendwas. Nö, das muss er auch nicht. Außerdem, die Leute, die total unwählbar sind, obwohl, das habe ich auch schon mal gedacht bei anderen Leuten, dass die unwählbar sind, dann sind die doch gewählt worden. Und Kohl war echt lange dran. Ah, eine etwas andere Zielgruppe, sage ich mal. Ich darf mal eben für dich, Björn, dein Witz war gut, Britta hat gelacht, sie drückt beim Lachen nur nicht immer die Taste. Das macht ja nichts. Wir sind ja nicht hier, um Spaß zu haben, das ist ja nicht die Bundeswehr. Wir sind ja auch keine Spaßpartei, ich sag's immer wieder, man hört ja nicht auf mich. Ja, es ist doch nicht lustig bei uns. Genau, das wäre doch mal eine Idee für einen Flügel, den wir gründen. Den Ernstflügel. Den ernsten Politikflügel. Aber nee, ich glaube, das sollte der gerade werden, diese Frankfurter Klüppchengeschichte, ne? Sollte der erste Politikflügel werden. Ja, das epische Lachen aus dem Hintergrund schlicht einen Veganerflügel vor. Das finde ich cool. Eröffnungsversammlung mit Currywurst, geil. In Bochum bei Dönninghaus. Alles klar. Klar. Ich schlage die Robbenbaby-Flügel vor. Das ist auch toll, aber die haben keine Flügel. Ja, ein Parteiflügel. Man nennt man das da Keule, glaube ich. Ja, Entschuldigung, der war gut. Robbenkeule. Obwohl, die haben ja diese Flossen. Da könnte man, ja, nee. Ich gehe das jetzt gerade mental so aus dem Metzger-Gesichtspunkt durch. In welche Teile kann man sie zerteilen? Ich Hust dachte, du Keule? Bist Pädagoge. Lehrer, ne? Momentan bin ich gerade Fleischesser. Und grundsätzlich arbeite ich als PR-Experte. Wo? Freiberuflich. Für dich selbst, oder? Und für Kunden halt. Kann man sonst nicht glauben, ne? Ich bin Freiberuflich. Das hört sich aber auch gut an, ne? Freiberuflicher PR-Experte klingt relativ. Hast du da so ein Gewerbe angemeldet jetzt? Nö, ich bin einfach nur Freiberufler. Das schließt sich gegenseitig aus. Wer ein Gewerbe hat, ist kein Freiberufler. Ehrlich nicht? Ich habe von so einem Scheiß keine Ahnung. Arbeitsrecht kann nur ich so, nicht. Nur so, das hat auch nichts mit Arbeitsrecht zu tun, aber mal eben kurze Lehrstunde. Als Gewerbetreibender musst du auch Gewerbesteuer entrichten, wegen der ganzen Lärmemissionen, die man ja so hat. Wenn man aber Freiberufler ist, kann man sich das sparen. Deswegen ist ein Freiberuflerstand immer eine schönere Variante. Siehste, zum Beispiel dieses ganze Tastaturklackern, diese unsäglichen Lärmemissionen, die würden meine Mutter in der Küche nebenan auch fürchterlich belasten. Ja, aber das Gewerbe sind hätte. Aber nur Spitzen zwischendurch, wenn du mal so ganz hart Teppers. Wenn man die dann über den Tag streckt und über das Jahr streckt, kommen die auch unter den Grenzwert. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber nicht, dass wir hin. Nicht, dass wir jetzt gerade politisch werden, dann verzeiht mir bitte. Aber die Gewerbesteuer ist schon echt eine geile Sache. Ne? Also wenn du so ein Büro betreibst, ja, wenn man zum Beispiel passiert ja bei den Piraten so Dienstleistungen IT, ja, dann bist du Gewerbetreibender und du hast ja auch unglaubliche Lärmemissionen und verursachst ja auch so viel Müll. Und deswegen muss man dann Gewerbesteuer bezahlen. Du hast noch nie gesehen, was ich am Rechner alles tue, wenn ich da sitze. Allein die Pizzakartons kommen. Davon liegt jetzt hier gerade nicht ein einziger rum. Ja, das ist deswegen, weil du eine ordentliche Freundin hast, die dir den Arsch nachträgt. Falsch. Nein. Wenn überhaupt wir die Freundin ihn treten, dass er selber aufräumt. Das ist mich eine ganz böse. Nein, sie ist eine ganz liebe, aber ich glaube, Björn hat zu Hause eine streng führende Hand. Die erstickt gleich vor Lachen, wenn ihr so weitermacht. Also ich glaube, dass die nur so lieb tut. Da hört er sie. Ich genieße die Show, macht einfach weiter und redet über meine Freundin, das ist total geil. Hör mal, ich hab gesagt, drüber reden, nicht drüber nachdenken und komische Geräusche machen. Hallo dir. Hallo. Hallo. Wurde man einfach so in die Aufnahme verschoben? Ja, das ist ein Spelunkencast, da darf jeder mitmachen. Der wird alles da jeder aufgenommen, ohne gefragt zu werden. Nein, nach letztem Mal weiß ich, dass wir Nixus vielleicht nicht dazu holen sollen. Wieso nicht? weil er jeglichen Ansatz von Spaß gekillt hat, mit seiner sachlichen Art. Er war überhaupt nicht sachlich. Er hat mit seiner sachlichen Art nur den Humor umso härter rübergebracht. Man nennt es Deadpanning. Das ist eine Technik. Arnold Schwarzenegger beherrscht sie auch hervorragend. Deadpanning ist Englisch und heißt auf Deutsch humorlos. Das stimmt gar nicht. Das heißt nur mit unbewegter Miene Witze erzählen. Du hast Nixus noch nie getroffen, oder? Doch, beim Bundespressetreffen. Jetzt erklär mir doch mal, was eine bewegte Miene beim Mumble für eine Rolle spielt. Ja, das wäre eben das Äquivalent einer unbewegten Miene, nämlich der ernste Tonfall. Gut, haben wir wieder einen neuen Begriff gelernt. Er hörte sich nur so seriös an, aber in Wirklichkeit hat er super witzige Sachen gesagt, fand ich. Meistens, manchmal, gelegentlich, ab und zu. Nicht immer jetzt. Also jetzt lästern wir schon in dem Spelunkencast über die Leute, die nicht dabei sind, aber davor im Spelunkencast dabei waren. Ja, das heißt, ich komme jetzt nur noch jedes zweite Mal, damit ihr dazwischen auch was zu tun habt. Wir lästern doch gar nicht, wir unterhalten uns sachlich. Hol dein Duden und schlag das Wort sachlich nach. Währenddessen möchte ich übrigens lobend unseren Pressesprecher erwähnen, der heute einen Tweet rausgehauen hat im Stile von: Lieber Weihnachtsmann, ich war das ganze Jahr artig. Also meistens. Naja, fast meistens. Also manchmal ist ja schon okay, ich kauf's mir alleine. Großartig. Sowas hat der Achim getwittert? Ich hab gesagt, Pressesprecher. Aber er meinte jetzt den Ingo. Er meinte nämlich mit uns, meint er nämlich die Fraktion und nicht die Piratenpartei oder den Landesverband Nordrhein-Westfalen. Ach ja, ich habe vergessen, dass wir das gespalten betrachten. Der Pressesprecher der Volksfront von Judäa gewissermaßen. Jetzt muss ich ernst werden. Also ich sag mal, die anderen Parteien machen das ja auch so, getrennte Pressemitteilungen, also was. Mal drüber nachdenken, das vielleicht ein bisschen mehr zu integrieren und zusammenzumachen. Geht das irgendwie? Nee, das wäre ja andere Politik, sowas wollen wir doch nicht. Jetzt geht es schon wieder los. Man muss natürlich dann bei der aufpassen, Trennung Partei, Fraktion, auch von der Verwendung von Geldmitteln, von Arbeitszeit und so weiter. Sebastian, hörst du dann eigentlich, wenn hier so regelmäßig ein Kopf gegen den Tisch hämmert? Nein, aber ich kann es mir vielleicht doch vorstellen. Plonk, plonk. Britta lacht sich gerade check, ich kriege keine Luft mehr, aber drückt die Taste nicht. Ja, ich auch, hör auf, ey. Wir müssen unbedingt Gelächter reinschneiden irgendwann mal. Ja, so wie bei schlechten amerikanischen Sitcoms, ja. Das Gerät hat ein höheres Niveau. Das bringt nur echtes Lachen. Niveau? Wo? Ja, irgendwo. Wir sind doch hier der intellektuellen Presseclub, war das nicht so? Ja, ja. Mhm. Das Weimarer Kollegium in Anlehnung an, ne? Du weißt schon. Das hat jetzt wehgetan. Bisschen. Ich dachte, das Mumble-Kollegium. Ja. Wenn ich zwischendurch nicht rede, liegt das daran, dass ich komische Dinge baue. Wir können es dir, glaube ich, verzeihen. Und nein, liebe Staatsanwaltschaft, es geht hier um ein Computerspiel, wo man Dinge bauen muss. Komisch. Bevor irgendeiner in den Garten springt und irgendwie anfängt, nach Drogen zu suchen. Man weiß es nie. Was? Shit, Drogen? Ich dachte, ich muss dich besuchen kommen. Hat jemand Drogen dabei? Nein. Da muss ich dann erzählen. Wir haben Shadowrun gespielt. Ich weiß nicht, wer kennt Shadowrun nicht? Ich. Okay. Natürlich, die aus Borken, die mitten auf dem Land wohnen und nichts mitkriegen. Ist ein Rollenspiel, Cyberzukunft, viel Bum-Bum-Peng-Peng, Auftrags... Spione, man rennt durch die Gegend und wir hatten dann tatsächlich irgendwann mal vor 4-5 Jahren einen Termin auf den 11.9. angelegt. Und die Antwort meines Kollegen war ganz kreuztrocken, auch wenn das Datum ein sehr schönes Datum ist, um hohe Häuser in die Luft zu sprengen, habe ich leider keine Zeit. Ich könnte schwören, dass ich immer noch auf irgendwelchen Listen stehe und beobachtet werde. Das glaubst du nur. Die wissen zwar, wo du wohnst, aber du bist inzwischen aus der Nummer weitestgehend raus. Seitdem die Kameras bei euch in der Wohnung haben, sind die ganz beruhigt. Da werden sie blind. Da werden die nicht nur blind. Die werden auch taub. Weißt du irgendwas, was wir nicht wissen? Genau, lass uns über Bernd lästern. Das ist eine gute Idee. Aber Bernd ist doch so ein lieber Bär, weil den muss man euch lästern. Es ging um die Sache mit den Vögeln. Genau, was ist mit den Vögeln? Den Vögeln, Bernd? Das ist, Entschuldigung, wenn du über Vögeln reden möchtest. Oder über Vögel, ist es relativ wichtig, genau den richtigen Fall zu erwischen. Ach, jetzt hast du mich aber erwischt. Weißt du, was ein Fall ist? Das heißt nein. Nein, ich sag das jetzt nicht. Ich glaube, das Fremdwort dafür ist Kasus. Nein, das Fremdwort dafür ist Tatort. Ich bin klasse heute. Wo haben sie dich eigentlich nur rausgelassen, Björn? Bochum Nord. Und weißt du, was das Allerschlimmste ist? Wir ziehen gerade um und dann ist wirklich rausgelassen, dann wohne ich mich noch näher an der Innenstadt und bin noch schneller dahin, wo ich Unfug anstellen kann. Also ich bin ja dafür, deine Freundin sollte mit in die Spelunke kommen. Das finde ich auch. Sie sagt kein Mikro. Ich sag, ich habe ein Weihnachtsgeschenk. Sie sagt nein. Doch, ich unterstütze das. Du musst das so machen. Was möchtest du haben? Ein Kochtopf oder ein Mikro? Sie sagt Kochtopf. Oh, sie ist Feministin. Sie sagt, fick dich. Zu wem jetzt? Ach, ich glaube zu Sebastian. Erstmal einfach so, ich habe heute auch gute Laune. Ihr hättet mal den Aufschrei hier sehen sollen, als sie mitgekriegt hat, wer ihr so alles auf Twitter folgt. Piratinnen und NDS-Piratinnen, super. Da hat sie sich aber gefreut. Sag ihm mal, das machen die bei mir auch. Ich weiß auch nicht, was ich da getan habe. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das Geschlecht reicht dafür. Das steht bei ihr aber nicht dran. Vielleicht haben sie es über irgendwelche dubiosen Kanäle erfahren. Boah, was ist denn mal in Bayern momentan los? Frankfurter Kollegium? Was ist denn da los? Naja, so eine Seite mit 128 Leuten gerade drauf. Und ein Livestream sogar. Ist ja mal was. Da habe ich gerade irgendwas ansatzweise zugelesen. Ich glaube, da geht es auch um das Kollegium. Ja, weil davon so viele aus Bayern sind. Geht mal gucken. Wie viele NRWler sind denn dabei bei dem Kollegium? Ich habe noch keinen gesehen. Die wollten mit 30 Leuten gründen. Einer war nicht da, bleiben 29 über. Und ich habe noch keinen NRWler da gesehen. Aber ich glaube, das wird für die NRWler auch nicht lustig. Radbert, berichte uns. Dekor hat da gerade eine Volksrede geschwungen, wieso das so toll ist, dass man das in einem Verein gründet, nämlich damit man die Leute, die da arbeiten, auch hinterher dafür zur Verantwortung ziehen kann. Das hätte da ein paar Vorteile. Ja, super. Aber ich habe da auch noch einen, hör mal, du journalistisch gebildeter Mensch, Radbert, ich unterstelle dir das jetzt mal, wenn du jemanden zitierst, dann schließt man das doch ab mit zum Beispiel, sagt Radbert, oder sagt der Landesvorsitzende oder irgendwie so, richtig? Fragte Tobi. Zum Beispiel. Und wenn ich das abschließe mit glaubt Radbert, ist das meistens schon nicht so nett, ne? Uff. Ja, gut, dann hätte ich halt zum Ausdruck bringen müssen, dass ich das glaube. Wieso? Und zwar der Bericht aus dem Spiegel zum Thema Netzaktivisten und Piratenpartei. Durch uns sind viele netzpolitische Themen in den Mainstream angekommen, sagt Schrade. Der Erfolg der Piraten habe den Aktivisten doch erst Gehör verschafft. Früher wurde zum Beispiel der CCC schräg angeguckt. Heute ist seine Expertise allgemein anerkannt. Diese Wahrnehmung hat sich auch durch die Piraten verändert, glaubt Schrade. Ja, glaubt aber auch nur Schrade. Matthias, also, ja, klar. Wie war das mit Politik und Religion? Und Glauben und so, das wollen wir nicht. Ach übrigens, um den Spiegel noch entgegenzukommen, Mittwoch ist eine Podiumsdiskussion zu dem Thema, oder eine Diskussion, ja. Wo? Also jetzt seid ihr auf dem Podium. Im Mumble, Raumnetzpolitik. Stand auch auf der Hauptseite, piratenpartei.de. Ich dachte schon, du sagst, jetzt stand im Wiki. Das Krenes macht heute Abend einen Podcast zu. Wer hört denn schon Podcasts? Ich verbringe jede Woche mehrere Stunden damit, verschiedene auch. Ja. Ach, du bist das. Aber ich höre nicht nur den Spelunkencast und das Krähen, das auch andere. Auf jeden Fall bist du schon mal der andere Hörer, weil ich habe noch mal einen kennengelernt. Vielleicht liegt das daran, dass wir unsere Witze nicht mit Palim Palim ankündigen. Meinst du, wir sollten das tun? Man könnte sich sogar mal vorher ein paar Witze überlegen. Puh, es verkommt zu einem Kabarettprogramm. Die wir spontan dann von uns geben, meinst du? Genau, ganz spontan. Können wir ja mal den Kaimitsu befragen. Was ist denn eigentlich mit dem jetzt? Wo er nicht da ist, können wir doch hinten über ihn lästern. Das ist eine gute Sache. Will er jetzt wirklich kandidieren? Ernsthaft? Oder will er sich da nur ein Späßchen mitmachen? Können wir nicht diese Kandidatenlästerei lassen? Ich will nicht über Kandidaten lästern. Ich aber. Ah, Tobi, ne? Das war jetzt aber ein ganz durchschaubares Manöver. Ja, das ist total durchschaubar. Ich habe keinen Bock, über Kandidaten zu lästern, wenn ich kandidiere. Also bitte. Das ist blöd für mich. Ich muss immer schweigen. Ja, aber du bist ja hier nicht alleine. Natürlich darfst du lästern. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du jetzt nur anfängst, die Wahl zu sagen, wirst du ja hinterher noch wählbar. Tu mal was. Moment. Politiker werden heißt doch nicht Wahrheit sagen, oder? Aber ein guter Politiker sagt immer die Wahrheit. Ein guter PR-Mensch sagt siehst immer du? Die Wahrheit. Politiker, Politiker? Ich wollte es gerade sagen. Politiker vertreten die Interessen der Wähler. Ja, ja, klar. Und Babyöl heißt Babyöl, weil es aus Babys gemacht ist. Also bitte. Der ist ja schon alt. Warum lachst du jetzt? Ich lache nicht über Björn, ich lache über Sebastian. Ach, okay. Ich meine, die Leute... Es gibt ja verschiedene Parteien in Deutschland. Und die Leute suchen sich aus, was ihnen am besten gefällt. Und dann sollten die Politiker die Interessen vertreten der Wähler. Und die Wähler suchen sich aus, welche Interessen sie vertreten haben. Wir machen mal AFK, macht dir nichts kaputt, ne? Wie denn? Naja, wir könnten zum Beispiel irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen. Nein, wir hacken den Channel. Okay, komm schon, sag, wie das? Irgendjemand setzt einen Brute Force Tool und zum Erraten des Super-User-Passworts an. So, junger Freund, jetzt nimmst du nochmal kurz irgendwie eine Seite, vielleicht Chaos Computer Club oder so, und guckst mal nach dem Unterschied zwischen Cracken und Hacken. Ja, ich weiß. Ah, Formalitäten. Aha. Aber es ist ja nicht böse in dem Sinne. Und Cracker sind ja die Bösen. Ich hab doch gar keine moralische Bewertung losgetreten. Ja, aber das ist immer so schön, wenn man eine hat. Außerdem, ich dachte, die Sachen würden nicht gespeichert auf den NRW-Seiten, Web-Services. Naja, das sagen die. Ich stelle gerade fest, dass Swanhild nicht mehr kandidieren will für die Bundesschatzmeisterei. Ja, ich habe auch vorhin schon angeregt, gedanklich, wir sollten uns schon mal Gedanken über den nächsten Bundesvorstand machen. Also wir hatten uns ja auch schon geeinigt, den Sebastian Nerz möchten wir eigentlich auch nicht mehr drin sehen, zwecks seiner Flügelflatterei, dass er mit seinen Aufgaben nachgeht. Wen möchten wir überhaupt denn da noch eigentlich sehen? Dich, Radbert. Dich möchte ich als Bundesvorsitzenden sehen. Autonomes Kollektiv, wie bei Ritter der Kokosnuss. Wir wechseln einfach alle 6 Wochen die Exekutive. Finde ich super. Alle 6 Wochen Parteitag. Na, Parteitag am Arsch, per los. Genau, die werden unter allen stimmberechtigten Mitgliedern einfach ausgelost. Das finde ich gut. Oder was heißt auslosen? Wir nehmen einen Zufallszahlengenerator, wie sich das gehört für die Nerd-Partei. Aber der ist doch sicher manipulierbar. Da müssen wir eben ausschließen, dass der manipuliert wird. Deswegen sollte man einen nicht digital nehmen, sondern einen mit Zetteln. Dann kann man das leichter nachweisen, dass er nicht manipuliert wurde. Das Wort heißt analog, Sebastian. Per Ehrenwort ausschließen. Hat uns die etablierte Partei doch so vorgemacht. Die sollen sich dann auch nicht ärgern, wenn wir uns da mal ein Beispiel annehmen. Ja, aber wenn wir das mit dem Ehrenwort machen, geht wieder irgendeiner baden, das ist schlecht. Aber für ein Ehrenwort muss man natürlich Ehre haben. Haben alle Mitglieder der Partei überhaupt Ehre? Brauchen ja nicht alle. Es braucht sag mal, nur... hast du ein Philosophiebuch zu Nikolaus gekriegt oder sowas? Nein, das war nur so ein Gedanke. Es brauchen doch nur die Auslosung vornehmen. Versteh doch. Da werden sich ja wohl 2 bis 3 Lottofees finden. Lottofees, Lottofees, 2 Fees. Oh. Der korrekte Plural von Fee ist Feen. Warte mal, im Radbert, was hast du studiert? Ach, studiert, ja. Nee, komm, welches Fach? Englisch und Chemie. Ah, bist jetzt raus. Okay, Glück gehabt. Also wenn du jetzt Germanistik gesagt hättest, ne, dann wäre aber Essig gewesen. Naja, meine PR-Texte verfasse ich trotzdem mal auf Deutsch. So ist ja nicht. Also, ja, das ist ja das Problem. Wie bitte? Was? Mach nochmal einen Satz draus, Radbert. Lernen durch Schmerz. Na gut, das ist kein Satz, das ist mehr so ein Slogan. Das ist schon ein Satz auch. Ach, kein vollständig. Ja. Mehr so ein Fragment. Das ist aber auch irgendwo eine Haltung. Und ich glaube, es ist der zentrale Leitsatz unserer ganzen Partei. Wir haben uns dem verschrieben. Das würde bedeuten, dass es keine Schmerzfreien gibt. Nee, das kann gar nicht. Es gibt so viele Schmerzfreie bei uns. Manche tun nur so. Die sind ja dann gleichzeitig auch lernfrei. Yep. Meint ihr denn, irgendeiner aus der Fraktion hätte vielleicht sogar eine Chance, wenn er jetzt hier in Mannerzagen für ein Bundestagsmandat kandidiert? Nicht einer. Glaube ich auch nicht. Aber das hätte den dezenten Vorteil, dass dann eventuell Nachrücker nachrücken würden. Und wenn ich mir die nächsten paar Nachrückerplätze so angucke, könnte es eigentlich schlechter auf gar keinen Fall werden. Doch. Ich meine, die haben ihre Aufgabe im Landtag, die sind wichtig. Wir wollen jetzt nicht das ganze System durcheinander bringen. Genau, die gehen aus dem Landtag raus, damit da die Nachrücker rein können und gehen dafür im Bundestag. Wo ist da der Vorteil? Wir brauchen eine gute Bundestagsfraktion mit unseren Top-Leuten. Definiere mal bitte Top-Leute, weil ich glaube, du hast gerade, also, ja, bitte? Leute, die teamfähig sind, die gut reden können und die auch noch inhaltlich Ahnung haben. Ja, super, das heißt, wir können schon mal... Tief durchatmen, ganz tief durchatmen. Drei Wünsche auf einmal. So, sag schon, Björn. Wo ist in der Auflistung Scheiße twittern und nicht zur Arbeit erscheinen? Ist nicht drin. Wow, jetzt nimmt der Spelunkencast Fahrt auf. Herzlichen Glückwunsch, Björn. Du bist ganz vorne in der Gesprächsleitung. Aber, da war... Ah, Moment. Neuigkeiten aus der Fraktion. Sekunde, ich weiß ja, ihr lest diese 20 Piratenliste alle nicht. Ich ahne am Dienstag in der Fraktionssitzung und ich habe Urlaub und bin nicht da. Ganz großes Popcorn. Ich suche es mal eben raus und weil es ja ein Podcast ist, lese ich es auch vor. Ich muss es nur erst wiederfinden. Lass dir Zeit, wir schneiden die Stille raus, du brauchst es nicht überbrücken. Ja, ich weiß, kein Problem. Du kannst auch ein Liedchen singen, solange ist auch in Ordnung. Das ist ein Problem. Dann erst recht. Ich weiß nicht, ob ich Björn singen hören möchte. Ich meine, mich will auch, zum Beispiel auch keiner singen hören. Wenn er schon mal eine Kostprobe gehabt hat. Nein, wir fragen jetzt nicht danach. Britta hat gerade gesagt, sie würde dich gerne singen hören. Ja, danke. Sebastian, du hast übrigens gestern nach der Wiki-Seite geplärt fürs Bochumer Weihnachtsessen. Die ist da, trag dich gefälligst auch ein. Eine gute Idee, danke. Aber der Link hat nicht funktioniert, der war zu der Lokalität. Das war Facebook. Ja, und der Link hat nicht funktioniert. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ups. Suchst du immer noch, Björn? Ja, ich suche immer noch, weil das ist ein bisschen schwierig. Ich weiß zwar, von wem die kam, aber ich habe die weitergeleitet. Wann müssen wir denn wo sein zum Weihnachtsessen? Wenn ihr auch kommen wollt, Donnerstag 20 Uhr im Oskusi in Bochum. Oh, da haben wir 19 Uhr, Entschuldigung, 19 Uhr. Da hätten wir doch Zeit, wir sind dann eingeladen, ne? Ja, da kann kommen, wer mag. Meldet euch nur an, dass wir da Bescheid wissen. Ich befürchte auch, dass Leute kommen, die ich da gar nicht sehen will, aber... So, also, ich lese vor. Betreff Antrag für die Fraktionssitzung für Dienstag. Hallo, ich bitte um Aufnahme des folgenden Tagesordnungspunktes in die Fraktionssitzung für die Fraktionssitzung am Dienstag. Ich beantrage die Pressemitteilung und die Veröffentlichung auf der Homepage zukünftig zusätzlich auch mit weiblicher Form zu verfassen. Bei der derzeit gängigen Praxis werden Frauen explizit ausgeschlossen, unsere Formulierungen verwenden ausschließlich eine männliche Form. Dies wird dem Anspruch, alle Menschen anzusprechen, nicht gerecht. Als Kompromiss wäre auch eine Variante mit generischem Femininum denkbar. Antrag und Begründung, geklaut und überarbeitet vom Antrag des Kreisverbandes Bremen-Stadt. Die Fraktion der 20 Piraten in NRW möge beschließen, in der Öffentlichkeitsarbeit verwendet die Fraktion Formulierungen, die möglichst allen Geschlechtern gerecht werden. Zum Beispiel kann statt Studenten der Begriff Studierende verwendet werden. Begründung. Die Sprache, die heutzutage vorherrscht, ist männlich geprägt. Den Satz finde ich schon geil. Die Sprache, aber egal. Dies ist eine historisch verständliche Folge patriarchaler Traditionen aus einer Zeit, in der Frauen Sternchen aus den meisten Bereichen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen waren, nicht als selbstständige Rechtssubjekte galten und ihre Leistungen abgewertet wurden. Dieser Antrag soll die Außenkommunikation an die im Grundsatzprogramm geforderte freie Selbstbestimmung der Geschlechter anpassen. Wir wollen in unserer Kommunikation keinen Menschen benachteiligen, unabhängig davon, welches soziale oder biologische Geschlecht gewählt wurde. Biologische Geschlecht gewählt wurde, cool. Gleichzeitig soll es nicht zu einer Beeinträchtigung der Lesbarkeit und Verständlichkeit der Kommunikation kommen. Der Stern als Zeichen für die, in Anführungszeichen, Gender Gap ist daher der Versuch, ein niedrigschwelliges Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Gender Gap bezeichnet denkbare weitere Geschlechter zwischen den gänglichen weiblichen und männlichen Geschlechterrollen. Um sie aufzuzeigen, wird von verschiedenen Autor-EN ein Unterstrich verwendet, Bewerber-IN. Für die Piraten möchten wir den Asterisk als Zeichen etablieren, da er auch heute schon für Auslassungen oder den Hinweis hier fehlt etwas verwendet wird. In vielen Computerprogrammen, zum Beispiel bei Suchen, wird der Stern als Variable verwendet, um ein oder mehrere beliebige Buchstaben zu ersetzen. Ah! Moment, ist gleich durch. Sternchen.odt, hier findet alle Open Document Texte. Beste Grüße, Birgit. Wenn das kommt, lese ich keine Pressemitteilungen mehr, das verkünde ich hiermit. Oh mein, Idioten. Ich hatte überlegt, eine Antwort zu schreiben, hab's mir nochmal doch geklemmt und wollte anfangen mit, liebe Fraktionsmitglieder und Vaginae, aber ich hab's gelassen. Da wird mir schwummrig, wenn ich sowas lese. Aber ich bin ja beeindruckt, dass du den Nominativ Plural von Vagina kennst. Cool, ne? Und das, obwohl ich nie eine Minute Latein in der Schule hatte. Und mein großes Latinum an der Uni nie gemacht habe. Oh mein Gott. Ja, als hätten wir keine anderen. Wie waren denn die Reaktionen darauf? Ich habe das auch gelesen, ich habe es tatsächlich mitbekommen. Aber ich habe das nicht ernst genommen. Die erste Antwort, Dave K., Popcorn. Bevor jemand zu Andro rennt, ich habe ihn schon darum gebeten, die strategischen Popcorn-Reserven aufzustocken. Ach ja, doch, stimmt, ja. Und Grumpy hat geschrieben, kurze positive Anmerkung vom CSD Düsseldorf, die Wortwahl Transsternchen, also einmal ausgeschrieben, einmal ein Sternchen, wurde bei mehreren Erklärungen bezüglich des Gap zwischen transsexuell und transgender sehr positiv aufgenommen. Es funktioniert. Gruß Grumpy. Ich guck mal eben, ob es schon auf der Liste, auf der Tagesordnungsliste steht für nächste Woche. Moment. Aber sie ist nicht da. Was? Weiß ich nicht. Irgendwie vorhin hatte ich gehört, sie hätte Urlaub oder so. Wenn man nur auf 20p drückt, sieht man eine Menge asiatische Zeichen und nackte Frauen. Ich sollte nicht reden beim Tippen. Moment. Hat er jetzt Tippen oder Titten gesagt? Er hat Tippen gesagt. Tippen. Habe ich auch verstanden. Das Gute ist, wenn man das mit Doppelstopp ausspricht, dann kann man beide Kombinationen damit ersetzen. Titten. Jetzt mach nicht wieder einen Titel für den Podcast raus. Nein. Die sind schon verbraucht. Aber wir brauchen wieder einen publikumsaktiven Titel diesmal, ne? Warte, ich schreibe einen Contest auf Twitter aus. Wir könnten ja zur Abwechslung über Penisse reden. Nein. Es steht unter TopXX tatsächlich auf der Tagesordnungsliste und das ziemlich weit oben. Unter Popcorn? Ein bisschen spät, aber doch da. Hi, Steff. Hi. Hi. Hi. Ich habe mir gerade überlegt, wir könnten über Penisse reden. Was hältst du davon? Ja, schönes Thema. Dann hätten wir wenigstens was für den Titel, weil Titten sind schon verbraucht. Ja, Titten sind abgedroschen, das hat man ständig. Bringt aber Quote. Ja, und Schwänze nicht? Aber ich würde sagen, wir nehmen sowas wie die Radbert-Geschichte, parallel zur Weihnachtsgeschichte. Wir können das aber tatsächlich hinterher mit der Quote auswerten, welcher Titel besser gelaufen ist. Es gibt auch jugendgefährdende Texte, ne? Nicht, dass wir ins Gefängnis kommen. Uiuiui. Genau, wir müssen Pillermann sagen. Hallo, Dossos. Huch. Hallo. Hi, wir reden gerade über Penis. Ich habe nachdem Kira heute irgendwie die twitterte, sie wollte die AG Selbstbefriedigung gründen, habe ich dann vorgeschlagen, die UG Palme wedeln dann da einzugliedern. Ich finde ja besser, wenn sie das schon machen will, dann sollen sie eine Palme in dem Piraten-P als Wappen verwenden. Das sieht dann zwar so auf den ersten Blick so ein bisschen, nach Afrika-Chor aus, aber in Wirklichkeit soll es nur an die unsterblichen Worte unseres geliebten Lauer gemahnen. Ist das die Stelle, wo ich sage, ich hole mir mal kurz eine Gurke? Mach mal. Ich kann nicht schaden. Ich fand Kiras These auch total gut, dass man sich bei dem Thema nicht streiten kann. Es dauert bei den Piraten keine 10 Minuten, da kommt der Erste an und fängt an mit einer Rechts- oder Links-Diskussion. Palme wedeln ist Programm. Aber wir sind doch die aus dem Internet, wir können sogar Hyperlinks. Boah. Wie heißen die? Gerne mal nicht, mache mal nicht. Haben wir noch nie gemacht. Ja, Linker am Hyperlinksten. Ich will jetzt nicht über Berlin reden. Ha! Und steht's drauf für Dienstag? Ja, steht drauf. Na, bin ich ja mal gespannt. Was ist in Berlin schon wieder? Bei den Bayern ist Sekor gerade dabei, händeringend zu verkaufen, wieso das mit diesem Frankfurter Klüppchen da eine super tolle Idee ist. Seid ihr auch schon Vereinsmitglieder? Ich wollte jetzt auf Penis zurückkommen. Ach so, der Palmenclub. Ja, aber nicht, wenn man da auch einen Mitgliedsbeitrag zahlen muss, hey. Oh, ich sehe da echt böse Fragen kommen mit, wie hältst du es denn mit dem Verein? Ja, sicher, das wird Standardfrage werden. Aber da muss ich dir wieder sagen, Radbett hat gesagt, er zahlt für Sex kein Geld. Ich wollte es jetzt nicht nochmal wiederholen, aber danke, Tobi. Ja, ich muss ja sagen, wir müssen ja noch den Zusammenschnitt vom Spelunkencast machen und die Minute 55, ich hab's mir gemerkt, die muss auf jeden Fall rausgeschnitten werden. Da ich nicht weiß, wovon du sprichst, will ich's wahrscheinlich gar nicht wissen. Du warst dabei. Nämlich genau 30 Sekunden vor der Minute 55, als der Radbert sagte, sehe ich so aus, als würde ich für Sex Geld bezahlen. Ja, und das ist jetzt die Stelle, wo ich dann sage, und schauen Sie auch nächste Woche wieder rein, wenn es heißt Schwein im Weltall. Nee, die Antwort von Radbett war es, die mich amüsiert hatte, als er sagte, ja, ich sehe so aus, aber ich tue es trotzdem nicht. Damit haben wir auch für diese Woche wieder einen traditionellen Witz aufgewärmt. Ah, ich liebe das. Und er erzählt ihn fast so schlecht wie Kaimi. Nee, Moment. Auch wenn es jetzt nicht lustig war, ich habe ihn aber richtig erzählt. Kaimi macht das ein bisschen anders. Sagen wir so, du hast ihn korrekt wiedergegeben. Naja, immerhin. Er war jetzt ja auch nicht so kompliziert wie der Bauingenieurswitz. Er war auch viel einfacher, deswegen ist mir das jetzt gelungen. Ich meine, man kann alles so gut machen, wie man es machen kann. Wenn man es halt nicht so gut machen kann, ja. Da sollte man jetzt nicht bashen deswegen. Du könntest auch ein super Witzeerzähler werden, Sebastian. Quasi der Bob Hope aus Bochum, der Sebastian. Bob Hope ist tot, oder? Ja, aber er hat sehr lange dafür gebraucht. Hallo, Bugspreet. Aloha. Hi, lang nicht mehr gesehen. Bugspreet, was machen die Dosen? Bugsprite. Nein, das kommt wirklich von der Schiffsnase. Dosen? Du hast doch gar keine Schiffsnase. Manche behaupten das, das sieht so aus. Deswegen frage ich nach ihren Dosen. Du warst auf einer KMV in Münster, habe ich gehört. Ja, ich war eigentlich auf dem Regio-Stammtisch, aber die haben ja mit der KMV so gnadenlos überzogen. Sag mal, grillen in Münster im Januar? 6. Januar. Genau. Wer wird da gegrillt? Kandidaten. Ja, welche? Der Tobi zum Beispiel. Ja, ja. Der Pascal Powoznik ist dabei und wer wird noch gegrillt? Oh, habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Oh, wir verraten jetzt den Namen hier. Ich wollte gerade sagen, der Pascal steht doch noch gar nicht im Wiki. Naja, hat sich ja vorhin öffentlich in großer Runde dazu bekannt, dass er gegrillt werden möchte. Außerdem kann man auch Leute grillen, die noch nicht gesagt haben, dass sie gewählt werden wollen. Probegrillen? Nö, es geht einfach um eine Vorstellung, um Grillen, wie man es auch mal nennen mag, aus dem Münsterland, wobei jeder andere auch dazukommen kann, der kandidiert. Wird das gestreamt? Ich glaube, wir haben das heute erst beschlossen. Müssten wir mal drüber nachdenken, ob wir das hinkriegen können. Aber ihr habt übrigens heute einen guten Eindruck gemacht. Also Britta will jetzt bei den Piraten in Coesfeld mal vorbeigucken. Ich komme nicht aus Coesfeld, aber schön, wenn der Eindruck gut war und jemand neu dazukommt. By the way, gibt es irgendwo einen vernünftigen KV, wo ich Mitglied werden kann? Oh. Wie ist denn der in Köln? Schau auf die Mailingliste. Bochum bietet sich an. Da sind sehr vernünftige Mitglieder. Von zwei Querulanten abgesehen sind wir absolut... Es sind vier Querulanten. So schlimm sind Björn und Bernd auch nicht. Mir lag es auch auf der Zunge. Also die zwei Querulanten, ich meine, sind nur auf Mailinglisten. Die sind nicht auf Stammtischen oder Ähnlichen. Da brauchst du nicht viel Angst haben, wenn du zu uns kommst. Jo, und ja, Foti hat auch so viel Angst. Ja, und ihr braucht auch keine Angst zu haben, weil ich wäre wahrscheinlich ganz selten am Stammtisch. Prima, du kannst unsere Mailingliste aufräumen. Tolle Idee. Nicht, dass ihm die Trolle folgen. Ach, wir machen das mit den Hierarchien. Wir wählen den Foti einfach zum Kreisvorsitzenden in Bochum, damit er mal auf einem Level mit dem Kreisvorsitzenden aus irgendeiner anderen Stadt sich mal unterhalten kann auf Augenhöhe. Ich bin Basis. Ich schaue auf die Vorstände herab. Ich verstehe den Witz jetzt nicht. Sollen wir ihm dann nicht lieber Plateauschuhe kaufen? Hast du gesagt, ich bin klein? Habe ich nicht gesagt. Ich weiß ja nicht, wie groß die anderen KV-Vorstände sind. Boah, schön die Kurve gekriegt, sehr gut. Also ich sag mal so, auf Augenhöhe mit Ryan Blaze kommt der relativ problemlos, oder? Ja, Radbert, du bist genau der Richtige für Witze über Größe, ehrlich gesagt. Ich wollte sagen... Wenn da irgendjemand die Berechtigung zu hat, ja, Witze über Zwerge zu machen, dann bin ich das ja wohl. Und ich habe verdammt viele hohe Schuhe. Radberg, du bist der Größte, ich will ein Kind von dir. Radbert, ich habe ein Weihnachtsgeschenk für dich. Jetzt kommt's. Ein bestehendes Kind? Nein, Wachsmalstifte. Boah. Ich muss mich mal eben neu sortieren, ich falle hier gerade vom Sofa. Oh, Kopfkino. Wegen des Sofas? Nö, nö. Wenn sie wieder sprechen kann, muss sie das mit der Dose nochmal erklären. Ich kapiere das mit der Dose gerade überhaupt nicht. Du hast zwei Gulasch, war es Gulasch, wo du den Dosenöffner gesucht hast? Doch mal, ja. Ich habe mir jetzt einen neuen gekauft. Ich weiß nicht, wo ich den versteckt habe. Wie wär's mit einer mit einem Inventar demnächst? Dosenöffner in Küche. Super. Ja, normalerweise muss der ja da liegen, aber ich habe ihn mal ausnahmsweise woanders hingepackt und irgendwie habe ich vergessen, diese Definition von woanders hin festzulegen. Ja. Guck doch mal in dem Schrank, wo die Dosen stehen. Habe ich gemacht. So schlau war ich auch schon. Ich habe heute Morgen und gestern Abend irgendwann mein Handy eine Dreiviertelstunde oder so gesucht und dann habe ich festgestellt, das liegt neben meiner Hose, die ich ausgezogen habe abends. Man kann so ein Handy anrufen übrigens. Ja, kann man, genau, stimmt. Also denn der Akku ist leer. Nee, der war noch nicht leer, der war, aber ich weiß nicht, ob das laut oder stumm war. Hat wahrscheinlich den hammermäßigen Vibrationsalarm angestellt. Ja, deswegen lag's ja, ach egal. Ja, das Problem ist halt mit den Smartphones, da vergisst man, dass man damit auch telefonieren kann. Ja, aber man kann wenigstens übers Telefon seinen Wecker suchen. Ja, nur ich erkenne Leute, die machen da so von früher diese Schlüsselfinger dran, wo man dann einmal pfeifen muss und der piepst dann zurück. Glaube mir, der ist im entscheidenden Moment dann auch leer. Wahrscheinlich. Kannst du ja das Handy-Akku koppeln. Wer hätte das damals nochmal erzählt, als die Dinger rausgekommen sind? Hat er seiner Oma einen geschenkt? Und da die Oma aber mit ihrem Gebiss nicht pfeifen konnte, ist sie dann irgendwann auf die Idee gekommen, dass wenn sie ganz schrill Mama rief, dass er dann auch auslöste. Und dann haben die Nachbarn den Sohn angerufen, dass mit seiner 90-jährigen Mama doch irgendwas nicht in Ordnung wäre, weil die läuft schon seit einer Stunde durch die Wohnung und schreit nach ihrer Mutter. Joyce hat sich gerade eingeloggt mit einem komischen Namen. Der wäre eingeloggt. Sekunde. Wollen wir ihn nicht in den Spelunkencast einladen? Dann ist doch dieser Idiot mit den dumpfen rechtsradikalen Parolen, oder? Nicht ganz so schlimm, aber ich finde, den Spelunkencast könnte der mal gut vertragen. Hol ihn. Warte, ich hole ihn. Wo ist er denn? Doch, nö. Muss das sein? Ehrlich? Also, doch, man kann ihn auf 5 stellen. Seitdem ich gestern diesen anonymen Dingsbums im Kasten hatte, muss ich das nicht unbedingt haben. Ja, was war denn das eigentlich für ein Stunt? Jetzt schicken sie dir anonym Post. Hallo, wir haben Rechte in Bochum bei den Piraten. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja. Erzähl mal, was war los? Sie hat das Bild getwittert und gefacebookt. Ja, aber wer hat denn da deine private Adresse? Sie hat die Adresse schon mal getwittert. Aber jetzt erzähl's doch einfach mal, weil zum Zuhören ist das auch besser, wenn man's erzählt. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich war direkt Kandidatin, also ich hatte so gesehen keine Wahl. An meine Adresse kommt man. Ich bin seitdem nicht umgezogen. Ja, okay. Und steht halt, hallo Stefanie, seid aufmerksam, in Bochum sind es circa 5 bis 6, die auf dem Sprung sind und unten drunter halt dieser Artikel, Ex-Pirat, heuert rechts außen an. Also ich meine, ich muss sagen, ich trauere rechten Schweinen bei uns keine Träne nach, die gekommen sind, weil sie meinten, hier würde was gehen. Wenn die gehen wollen, ich helfe denen gerne, ihr Austragsformular, was auch immer, zu unterschreiben oder den mit dem einen Satz, hiermit trete ich aus der Piratenpartei aus. Ja eben, es ist ja gerade gut, wenn sie irgendwo da an dieser Auffangbecken verschwinden und nicht bei den Piraten bleiben. Aber ich muss sagen, halt so ein anonymes Schreiben im Kasten ist halt ein bisschen freaky. Sehr freaky. Wir testen einfach. Wir schicken anonyme Schreiben zurück. Das erste schicken wir an die CDU. Vorsicht, bei euch gibt's Katholiken. Gehen wir gucken, was passiert. Wenn die uns dann direkt ansprechen, wissen wir, wer es war. Wahrscheinlich gibt es eine Funkzellenanfrage in Bochum. Hat jemand mal ein Schweineohr zur Hand? Bitte nur aus Blätterteig. So eins hab ich. Die armen Tiere. Nein, aus Blätterteig. Ja, ich weiß, aber das ist mehrdeutig. Nicht, wenn man sagt aus Blätterteig. Blätterteig ist mehrdeutig? Aber das hast du gesagt, nicht er. Aber du hast auch schon mal einen anonymen Anruf gehabt, habe ich gehört, oder? Ja, aber das war, nachdem sich irgendwie von den Dortmunder Anonymous-Leuten irgendwelche über mich aufgeregt haben, weil ich halt ein bisschen die Nase gerümpft habe über ihre Lesegewohnheiten. Ja, der war jetzt ja auch nicht so schlimm. Nee, also das andere Ding war halt ein bisschen übler beim letzten Mal. Aber hey, heißt das jetzt, wenn wir anonyme Briefe bekommen, dass wir in der Lokalpolitik ankommen? Scheinbar. Ja. Anscheinend. Ja, dann werten wir das doch einfach mal als ein gutes Zeichen. Ja, aber die Frage ist doch tatsächlich, wo haben wir denn Rechte bei uns? Also ich habe danach wirklich mal kurz drüber nachgedacht, ob ich irgendwas, was man zumindest auslegen könnte, gesehen hätte. Aber in der jüngeren Vergangenheit jetzt echt nicht. Was hältst du von Leuten, die prinzipiell glauben, dass unser Staat keine rechtliche Legitimation hat sozusagen die ehemaligen Siegermächte bei uns das Sagen haben? Ja, das merke ich ja jeden Tag, wenn ich die ganzen Amerikaner, Engländer und Franzosen hier beim Einkaufen treffe. Nein, aber es gibt halt einige Leute, die halt so einen Kram verbreiten, und das wird halt sehr oft auf YouTube von irgendwelchen rechten Kanälen eingestellt. Also da könnte man maximal noch eine Brücke finden, aber ich wüsste sonst auch nicht wer. Ja, aber wir wissen ja, von wem wir reden. Aber jetzt mal im Ernst und Butter bei die Fische. Also, da ist nichts Rechtes hinter. Nicht in dem Fall. Nee, das ist einfach nur doof. Ja, das ist es. Ja, ich weiß auch nicht. Also, mich würde es auch interessieren, aus welcher Quelle sowas kommt. Also, aber nun gut. Ja, ich check's einfach nicht. Es war jemand, der die ganzen Inaktiven kennt wahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher. Ja, und vor allen Dingen im Moment sind alle auch so extrem sensibilisiert ob der ganzen Zitate, weil es gibt durchaus so einige Leute, die so dieses, ich will nicht sagen, das Feingefühl nicht besitzen, aber einfach da so diesen Alltagsrassismus oder solche Sachen aufbringen. Puh, Alltagsrassismus? Erklär mal. Dieses verharmlosende, diese Grundeinzeugung, das Grundüberzeugung, dass jemand auf seiner, Himmel nochmal, jetzt habe ich mich versprochen. So Türken sind doof, Juden sind doof, Leute haben bestimmte Eigenschaften. So dieses Voraussetzen von solchen nachgeplapperten Dingen, was jetzt noch kein aktives Nazitum ist, was aber auch von nicht mehr ganz in Ordnung ist. So, wir machen mal das mit dem Mysterium an die Person, die gerade mir eine Direktnachricht geschrieben hat. Ja, ich kriege es mit. Wir können das hier auch gerne thematisieren übrigens. Das ist geil, ne? Das kommt jetzt ein bisschen mystisch so, und das ist schön. Ja, irgendwie schon. Apropos mystisch, ich habe ja überlegt, einen Spezialdicker Engel zum Gründungsmythos der Piraten zu machen, und zwar am 24. Dezember um 20 Uhr. Aber das ist fies, dann kann ich nicht online sein. Pech gehabt. Das ist ein bisschen. Kannst du es eine Stunde nach hinten schieben? Also da hängen wir gerade mit den Gabeln noch im Fondue-Topf. Andere sind dann in der Kirche, obwohl sie nicht glauben. Nein, ich bin im Zug dann wahrscheinlich noch. Und ich weiß nicht, um die Uhrzeit noch, aber. Wir müssen eigentlich mal einen Spelunkencast-Fondue einführen. Wer sein Brotstückchen fallen lässt, was ist das Spelunkencast-Äquivalent zum Brotstückchen in das Käse fallen lassen? Tja. Push the Talk nicht benutzen, Radbert. Gibt's da was mit dem LAN-Kabel? Dann beim ersten Vergehen gibt es Hiebe auf die Fußsohlen mit dem Stock. Beim zweiten Mal gibt es 20 Peitschenhiebe. Und beim dritten Mal werfe ich mit ich kann nicht mehr sprechen heute, was ist los? Dann werfe ich mit Wattebäuschen, aber mit Eiswasser getränkt. Nein. Beim dritten Mal kommt er in den See mit einem Gewicht an den Füßen. Was hast du heute alles konsumiert? Kein Käse, auch kein Fondue. Ich wollte sagen, er hat zu viel Asterix bei den Schweizern gelesen. Ich glaube, er meinte Buchsfried. Ich hatte vier Maracuja-Schorle. Du hast noch keinen Alkohol getrunken. Genau. Ja, dann hau mal rein, dass du deutlich sprechen kannst. Scheiße, ich habe auch keinen Alkohol. Ich bin ja wieder in der Uni. Und Kippen habe ich auch keine mehr. Ja, rufen Mike an und fragen, ob er zu Besuch kommen will. Und ich glaube, ich habe heute zu viel gesabbelt, obwohl ich immer noch unwahrscheinlich finde, wie das passieren konnte. Ja, Piraten und so, würde ich sagen, oder? Welchen Mike? Wie viele Mikes kennen wir denn zusammen? Also ich glaube nur einen, ne? Ich habe den seit Wochen und Monaten nicht gesehen. Letztes Mal in Bochum, übrigens. KV Düsseldorf? Scheiße mit der Post-Privacy-Kacke auf Twitter, was? Ich weiß, wo dein Haus wohnt, Kollege. aber zu dem Thema ist das Buch von Sebastian, keine sachlichen Buchempfehlungen hier. Eine andere Frage. Hat jemand von euch zufällig mal dieses Love-Film-Dingsbums von Amazon ausprobiert? Ja. Und? Ja, ist ganz gut. Hast du nur ausgeliehen oder hast du auch gestreamt? Nur ausgeliehen. Ah, Mist. Ich brauche mal irgendeine... Weil, mehrsprachig. Ja, ja. Ich brauche irgendeine sinnige Ansage darüber, ob sich das Streamen lohnt. Aber wir werden das wohl verschenken. Zu Weihnachten, yeah. Ach genau, Konstanze Kurz. Ich sagte doch, keine sachlichen Buchtipps. Okay. Geht denn Belletristik? Was ist denn mit Konstanze Kurz? Die hat ein Buch geschrieben. Belletristik ist doch auch so ein Begriff, der stinkt doch, oder? Das heißt ja schön und einfach. So, muss man das lesen? Nee. Belletristik steht für Kitschromane. Danke für das komplette Niedermachen sprachlicher Herleitung. War mir grad nach. Du, ich habe mir letztens in Holland ein Buch gekauft, damit ich mal wieder ein bisschen was ans Holländisch lernen komme. Und hab dann mit der Buchverkäuferin da gesprochen und sagte, das erste Buch, was ich auf Englisch gelesen habe, war Herr der Ringe. Und da hält sie mir den Herrn der Ringe auf Niederländisch in die Nase. Türkis und so. Ich hab mich auf den Boden gelegt vor Lachen. Herr der Ringe auf Niederländisch. Ich glaube, das überstehe ich nicht. Also ich glaube, wenn ich auf den ersten 10 Seiten bin und noch lebe, dann weiß ich nicht. Ja, ich stelle mir das gerade in der Synchrofassung vor, wie die ganz am Ende oben auf diesem Schicksalsberg stehen. Der wilde Kampf, Gollum beißt Frodo den Finger ab, fällt runter und Sam steht hinter ihm und sagt, bedankt. Ja. Das geht nicht. Ja, so allein von den Buchtitel davon, die haben mir die Tränen in die Augen getrieben und ich habe es gerade eben noch geschafft, das Buch zu bezahlen und einigermaßen ernst aus dem Laden rauszukommen. Der Ring ist dodelike. Nee, das geht nicht. Vergiss es, ey. Das nimmt dem Buch den kompletten Ernst. Ja, vor allen Dingen, ich sag mal, gerade bei diesem tollen Englisch, was der Tolkien da drauf hat. Jetzt ist die Frage, gibt's sowas sprachlich wie irgendwie, so wie es Mittelhochdeutsch gibt oder Hochenglisch oder Hochfranzösisch, gibt's Hochniederländisch? Und wenn ja, wo spricht man das oder hat man das gesprochen? Was meinst du, im Mittelalter? Ja. Die haben sowas Ähnliches gesprochen wie Plattdeutsch. Aber das Ganze ist doch Englisch, nicht Niederländisch. Super, da sitzen also die Zwerge da bei dem Bier und der erste sagt, lecker, na super. Nee, lies es auf Englisch, besser ist. Ja, ja, ich, wie gesagt, also ich liebe ja eh dieses alte Englisch. Und ich glaube, allein, ich finde ja schon, den Herrn der Ringe auf Deutsch zu lesen, geht fast gar nicht. Und dann auch auf Niederländisch, ich glaube, das war nein. Wobei der Autor ja Deutsch konnte. Wen interessiert das? Na dann. Vielleicht konnte er sich auch mal Nase popeln, aber mein hat nicht geschrieben. Er hat mit übersetzt, meine ich. Bernd, geht es dir denn langsam etwas besser? Offensichtlich nein, er ist immer noch AFK. Scheint so. Was macht er denn? Wir müssen nicht über alles reden. Der hat doch da so eine rote Lampe am Brennen. Ja, aber ich glaube, die brennt auch ohne ihn direkt am Laptop. Ah, Bernd hat die Lampe an, das erklärt natürlich einiges. Nicht nur Seymour. Ich glaube, das ist der Schwester Notruf, oder? Die Windel ist voll. Ihr seid gnadenlos, nur weil mal einer um die Ecke ist, ne? Tag auch übrigens. Ja, wir sind ganz charmant. Hi. Hallo. Der ist aber um mehrere Ecken, sag ich dir. Wart ihr denn schon mal ein bisschen komisch heute? Entschuldigung, was waren wir? Komisch? Ja, schon sehr. Mhm. Ja, wir wollten einen Verein gründen. Ach, zieht den nicht hoch, der da unten ist am besten. Sind wir hier in Frankfurt oder was? Ich dachte, wir machen das mit dem Karnevalsverein. Yay! Nein, kein Karneval weg, nein, das will ich Ach, nicht. Ach, hier, Bugspritz, Klappe. Also der Fotis will auf jeden Fall schon mal ein Kind vom Seymour haben. Aber Britta möchte gerne über Penis sprechen. Ihr sagt Karnevalsverein ja. Und ich habe, oh mein Gott, ich habe heute noch nicht auf die Mailingliste von Köln geguckt und gestern auch nicht. Wieso steht da 290 E-Mails? Hatten wir doch auch schon mal an zwei Tagen. Hallo? Ja, aber... Ja, andere dürfen das auch mal. Das sind nicht nur wir in Bochum. Und Köln ist ein großer KV, der größte in NRW. Ja, ich dachte, wir wollten über lustige Sachen reden. Aber ich dachte, ihr seid ja schon Karnevalsverein in Köln als KV, oder? Ich verbitte mir derartige Äußerungen. Außerdem, super, Foti! Sebastian, du hast keine Ahnung. So ein Karnevalsverein ist ein todernster Angelegenheit. Du meinst ja, Sebastian kann sonst nicht rein. Sonst wäre er ja auch kein Verein. Da ja, kann nicht jeder machen, was er will. Ich glaube, ich habe gerade was Böses getwittert. Die Piratenpartei ist ja auch ein Verein mit einem entsprechenden Sonderstatus als Partei. Also aus einem Karnevalsverein kannst du leichter rausfliegen als bei den Piraten. Ja, das ist ja eben ein Teil des Sonderstatuses. Ja, aber so das, was da die Funkenmariechen veranstalten, das möchte ich bei den Piraten nicht durchführen. Und das waren früher bei den Funken und so auch Männer, ne? Also wenn... Au! Ja, dann können wir mal überlegen, wen wir uns dann gerne im Tütü wünschen. Hältst du denn die Frau im Dreigestirn noch für eine Jungfrau? Bilder in meinem Kopf. So, ich mach schlapp für heute. Tschö. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Der Flausch da mit dir. Tschüss. 297 Mails. Ich komme die ganze Woche nicht zu, die zu lesen. Was? Geht's um die interne Fraktionsmailingliste? Nee, die interne Fraktionsmailingliste sehe ich von hier aus nicht. Und auf, da die nur Fraktion ist, auf der Arbeit auch nicht. Es geht um die vom KV Karnevalsverein. Weil ich wollte eigentlich die ganze Woche gar nicht viel Piratenkram machen, bis auf eine Sache. Aber irgendwie muss ich jetzt doch Mails lesen, glaube ich. Die eine Sache ist dann unsere Weihnachtsfeier in Bochum, oder? Nee, nee, nicht jetzt rausgehen, sondern eine Sache zu tun ist eine Wiki-Seite machen für ein TDPA. Das war eigentlich alles, was ich vorhatte. Hm. Ach ja, da kommt sofort dieses semi-vorwurfsvolle Von der Chefin, weißt du? Ja, die Vorsitzende der Herzen. In Düsseldorf. Vielleicht gar nicht mehr so lange, wenn ich so weitermache. Da übrigens hier, Foti, da kannst du deinen Asylantrag stellen, ne? Hat er schon probiert. Buche nämlich auch gerne. Tausch doch. Foti rein, Eiself raus. Und ich hab echt immer gedacht, er hieß 1-11. Jetzt musste ich ganz lange nachdenken, Foti, aber okay, ja, könnte eine Alternative sein. Wieso ist denn der ISF eigentlich jetzt so aktiv bei Bauen und Verkehr? Weil er Stadtrat werden will. Ach so. Ja, mit dem Schatzmeister hat ja nicht geklappt. Ist ja egal, wer gegen ihn antritt, der hat gewonnen. Es gibt Geschichten, die kleben dir auf ewig an der Hacken. Und die Nummer da seinerzeit, das wird nicht vergessen. Weil es ja auch immer wieder so gerne erzählt wird. Ja, ja, bekannter Spruch, den ich vorhin noch wieder irgendwo gelesen habe, ne, wenn über eine Sache Gras gewachsen ist, kommt ein Esel und frisst es wieder weg. Das Problem ist, dass er nach Ansicht vieler Leute, der da mit aufgezeigt hat, dass er das nicht kann und deshalb das auch immer wieder erzählt wird. Im Übrigen war die Situation nach meinem Kenntnisstand so, dass er da schon knapp davor war, rauszufliegen. Wegen erheblichem finanziellen Schaden. Also ich kenne die Geschichte nicht. Ich möchte die auch gar nicht kennen. Ich kann nur sagen, der ist mir akut auf die Nerven gegangen, obwohl ich ihn ja eigentlich mag. Also eigentlich mag ich ihn. Ja, ich glaube irgendwie, manche Leute kann man, mit denen kann man privat gut reden. Und wenn es dann an irgendwelche Parteiaufgaben geht, dann macht es irgendwie Zink. Von wem redest du jetzt? Nicht von dir. Fühltest du dich jetzt gerade angesprochen und wenn ja, warum? Ach, aus Gründen. Scheiße, jetzt bin ich neugierig. Ich hasse das, wenn ich neugierig werde. Das endet in einem Desaster oder einer Schwangerschaft. Nein! Oder beidem. Wo ist hier der Unterschied? Desaster mit Schwangerschaft. Ehe? Ehe ist nur eine Abkürzung, die steht für Errare Humanum Est. Also ich glaube, wenn man von Neugierde schwanger wird, also dann ich weiß ich nicht, was ich bin. Hochschwanger? Hallo Cowboy. Ja, Sebastian, du hast gemerkt, dass der auch da ist. Herzlichen Glückwunsch. Deine Aufmerksamkeitsspanne beträgt im Schnitt ungefähr 34 Minuten. Wie lange bist du jetzt schon drin, Cowboy? Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber wir haben um 21.15 Uhr die Sitzung AG Bauen und Verkehr geschlossen und eine halbe Stunde später sind wir runtergekommen. Spätestens. Und du warst eine Minute vor mir da. Ja, im Zuhörerraum, ja. Sie bin ja nicht ständig dabei, den Bildschirm nach neuen Leuten abzusuchen. Er hatte gesprochen. Hallo, Nixus. Hi. Hallo, Nixus. Hi. Nixus, schön, dass du da bist. Wir haben schon über dich gelästert. Er hat schon eine ganze Zeit mitgehört. Und ihr seid jetzt schuld, wenn ich zum Alkoholiker werde. Ich habe mir gerade eine Dose ominöses alkoholhaltiges Zeug hochgeholt. Das heißt Rosato to go. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich habe keine Ahnung, die Dose war pink. Hab ich dir nicht schon gestern gesagt, du sollst Alkohol nicht punchen? Aber ich finde, das ist ein gutes Argument, wenn man sagt, die Dose war pink. Ich hol mir mal einen Sherry. Da steht 10,5 Wollprotz drauf. Wollprotz? Rosato Vino Frisante. Re. Aha. Morgen hören wir wieder Mimimi. Ah, oh, wo ist der Kaffee? Das hörst du von mir jeden Morgen. Trinkst du jeden Abend so einen Scheiß? Nein, aber ich bin koffeinabhängig. Du Arme. Was macht ihr eigentlich Freitag beim Weltuntergang? Zugucken. Der Weltuntergang ist abgesagt. Ist abgesagt worden. Ich bin noch beim Facebook-Event angemeldet. Nein, der Weltuntergang ist abgesagt worden. Der Wendler wollte nämlich auch kommen. Rosato Tugor, sag mal, wo kriegst du nur so einen Scheiß her? Die Dose sieht ja schon widerlich aus. Ja, eben deswegen. Das schmeckt auch nicht ganz so dolle irgendwie. Jetzt ich hab aber was total Lustiges gefunden. Und zwar gibt's eine Seite, da findet man die. Ich guck mal eben. Und zwar, wenn man auf Rosato Tugor, wenn man das eingibt bei Google, und man macht die erste Seite auf bei der Bildersuche. Könnt ihr ja mitmachen, das ist sehr großer Spaß. Geht die Seite auf mit Rosato Vino Frisante 0,2 Liter. Und unter dem Dosenbildchen steht Bild vergrößern. Mach das mal. Also es ist relativ erheiternd, wenn man da draufklickt. Ihr kennt das Prinzip ja. Moment. Ich habe kein Internet, tut mir leid. Das ist total großes Kino. So, ich bin raus für heute. Seid noch schön brav. Tschüss. Tschüss. Hallo. Tschüss. Hallo, Vaku, du wolltest doch eigentlich kommen heute. Deswegen ist sie ja hier. Rubbelkalender? Das wird gerade gekommen, sozusagen. Also ich wollte auch schon ganz oft bei Events oder so nicht kommen, oder habe ich überlegt, dann bin ich bei Infoständen mal nicht so lange und dann bin ich doch eben gesagt. Die Ironie-Tags. Ja, Thema Ironie-Tags. Ich bin ja mal gespannt, wann man rausfindet, ich habe ja meinen Beziehungsstatus auf Facebook geändert und noch jemand anders und mal sehen, wann die gemeinsamen Freunde es rauskriegen, die davon nichts wissen, Facebook-Freunde, die davon nichts wissen, dass sozusagen das die gleichen zwei Leute betrifft. Oh, das wird heiter. Ja. Oh, oh. Wer hat den denn noch geändert, außer du? Oh. Du musst ja keinen Namen sagen, bist nur, sag mal. Du bist so eine Pappnase, dass du brauchst 5 Minuten, um das rauszufinden. Mach es selbst. Das kannst du. Aber sie hat Freunde, 500 oder so? Ich habe 240 oder 238 Facebook-Freunde. Aber ich ja alle bei allen nachsehen. Wieso? Du kannst das doch nicht bei allen sehen. Ich gebe dir einen heißen Tipp, Madeleine und ich sind's nicht. Er hat das bei mir auch noch nicht geliked. Ich kann das nicht überprüfen, ich habe kein Facebook. Nicht mal einen Pseudo-Account, um reinzugucken. Was ist denn eigentlich in Sachsen los? Das schneit. Wo schneit's? In AV Leipzig. Meinst du AV Leipzig? Ich sehe da ganz viele Leute im Sachsen-Mumble. Ich habe Twitter so verstanden, dass einige nicht so glücklich waren mit dem der Gewählten in Leipzig. Aber ich habe keine Ahnung, wer das ist. Das ist offizieller Termin immer. Die haben offizielle Mammeltermine. Und Futi hat Twitter verstanden. Das finde ich gut. Einer wenigstens. Er behauptet das. Futi, muss ich jetzt die 297 Mails in Köln nachlesen? Lohnt sich das? Du meinst, ich habe alle Mails gelesen, die auf dem Kölner Mail-Server die letzten 3 Tage eingegangen sind, mit einem oder mehreren Threads? Wir gehen davon aus, dass du den Überblick hast und deshalb könntest du ein Fazit Ich meine, als bei uns tausende Mails in einem Monat durchliefen, habe ich auch alle zumindest ansatzweise überflogen. Ich habe sie alle gelesen. Ich werde mich dazu öffentlich nicht äußern. Das ist ja nicht öffentlich, das ist ein privater Raum. Hier läuft eine Aufnahme. Ja und? Ist doch egal. Hört sich kein Mensch hinterher an. Gut, dann lies es selbst. Wird sich meine Meinung danach ändern? Kommt drauf an, wenn du vergleichst, wer welche Aussagen macht und welchem Amt er ist oder welches Mandat dort angestrebt wird. Sicherlich. 1-0. Wird es ein Showdown eben in Pampa? Keine Ahnung. Interessiert mich nicht. Ich will keinen von diesen Leuten sehen. Ich überlege gerade, wie ich mich öffentlich mich von diesem KV distanzieren soll, wie das schon einige Kölner Piraten auf Twitter heute gemacht haben, öffentlich. Andere schicken mir DMs, dass sie den KV verlassen wollen. Foti, kommst du zu uns? Musst du dich aber beeilen. Hast jetzt noch eine Chance, Vorstandssitzung am Mittwoch, glaube ich, Mittwoch oder Donnerstag. KV wechseln kann man nämlich nur einmal im Jahr, es sei denn, du ziehst um. Könnt ihr nicht ein KV-freies Ports gründen? Macht doch einen Ortsverein. Das Köln-Kalk. Und wer nicht spurt, kriegt Köln-Kalk-Verbot. Ja, warum nicht? Ich finde aber den Namen Köln-Ports viel besser. Ports, ja, ja. Ports mit Vor allem in Verbindung mit Wahn. Genau, direkt Köln-Wahn aufmachen und alle reinschicken. Du, ich bin gebürtiger Gelsenkirchener, ich kann kein R. Kennst doch einen Gelsenkirchener Satz ohne R? Horch, die Gartenpforte knarrt. Kannst du das nochmal sagen? Horch, die Gartenpforte knarrt. Da war ja gar kein R drin. Ja, eben. Das ist der Pott. Das ist sich so. Aber wir waren ja bei Köln-Wahn und wer in diesen Ortsverband gehört. Ach bitte, also Ortsverband aus Notwehr, ich will mit diesem Scheiß nichts zu tun haben. Nixus, du bist abgehackt. Ihr auch. Okay, ein Geisterfahrer, tausende. Steff? Hätte mehrdeutig sein können, ja? Der Weber, der mich angeschrieben hat wegen der komischen Sache mit dem Gegen-Nazi-Zeugs. Von welcher Verein war der? Michael Weber, Junge Union. Danke. Bitte. Und das rosa Zeug schmeckt echt komisch, wollte ich nur mal gesagt haben. Meine Clubwarte schmeckt gut. Also der Lidl Sherry hält, was er verspricht. Ich brauche einen Kaffee. Was verspricht der Lidl Sherry denn? Nichts. Eben. Genau. Natürlich ist es schwierig, wenn der Kaffee, wenn der Sherry etwas verspricht, weil der kann ja nicht reden. Ich muss mir mal wieder einen anständigen Portwein holen. Ich meine ja nur. Also ich denke auch, wenn man fragt, was die Uhr sagt, denke ich auch mal, ja. Also mein Rotwein redet mit mir irgendwann spät am Abend. Ja, ich weiß auch warum. Das ist dann so ein bisschen... Nachdem oder bevor die rosa Elefanten zum Besuch gekommen sind? Was für Elefanten? Die rosa Elefanten. Die kenne ich nicht. Was kommt bei dir? Nicht Dumbo gesehen? Mm-mm. Dumbo ist ja einfach nur ein Scheißfilm. Bitte was? Dumbo ist ein Scheißfilm. Oder für die Leute aus dem Ruhrgebiet, ey, Kackfilm. Wenn wir schon bei Filmen sind, Unternehmen Petticoat, so aus den 40er Jahren oder so, ist sehr gut. Mit dem rosa U-Boot. Du stehst auf rosa U-Boote? Nein, das ist eine Kriegskomödie, die sehr lustig ist. Ich wollte sagen, fällt der Krieg nicht eigentlich unter sexistische Kackscheiße? Krieg ist nicht lustig. Da guck ich lieber Yellow Submarine. Außerdem... Rosa U-Boote in einem Schwarz-Weiß-Film sind auch grenzwertig. Nee, das ist aus den 50ern der Film und es geht so um diese Doris Day-Welle und ist halt nicht in Schwarz-Weiß gedreht. Ja. Doch. Er ist ja nachkoloriert. Wirklich? Aber wenn ich lustigen Krieg sehen will, dann gucke ich mir Hogan's Heroes an. Wenn, dann Starship Troopers. Lustige Kriege hast du jetzt gerade gesagt? Hogan's Heroes. Auf Deutsch hieß die Serie Ein Käfig voller Hirden. Und es gibt einen Schwarz-Weiß-Film von Billy Wilder namens Stalag 13. Das war der Vorläufer dazu. In dem Lagerspiel, genau. Ich zeichne hier nebenher My Little Ponies. Das ist doch schön. Auch eine wirklich wunderbare Serie. Ich glaube, der Sprungcast wird sozusagen zum Kulturcast heute. Also solange Radbert stumm gestellt ist, stimmt hier irgendwas nicht. Hier war ist schüchtern. Kann das jemand von euch die Aufnahme übernehmen, weil ich müsste jetzt mal ganz kurz eine Podcast-Aufnahme machen. Oder ihr haltet mal 2 Minuten die Klappe, 5 Minuten, wir machen das eben zwischendurch. Pause, wir machen eine Pause. Raucherpause. Gut, dann 5 Minuten Raucherpause oder 10. Intransparente Kackscheißpause. Ja, voll Nein. blöd, ich habe ja gar keine Kippen. Und der Band hat gar keine Kackscheiße? Beginnen wir jetzt die Pause. Wenn du nochmal What the fuck is Bochum sagst, dann ist. Mach erst die Ansage, Bernd. Pause ist um. Wir schalten live in einen Rand von Björn, weil irgendjemand Bochum beleidigt hat. Sieh zu, Dicker. Ja, also, du zu mir Dicker sagst, finde ich auch geil. Ja, das darf ich, oder? Du darfst. Jeder andere darf meinetwegen auch. Vaku, wenn du nochmal What the fuck is Bochum sagst, ne? Dann musst du dir jemanden für deine Wiki-Seite suchen für TDPA und jemand Neues. What the fuck is Bochum? Ich kann selber Wiki. Boah, ich kann selber Wiki. Du kannst schnell? Aber dass du so einfach zu trollen bist. Jetzt, Vaku kann Wiki, bist du dann... Wie ist der Teufel besessen? Sprich es ruhig aus. Hier spricht sie über Fuck und auf der Mailingliste heißt es Saufen und Kotzen. Was ist das für eine Ausdrucksweise? Da kann nur eine dämonische Besessenheit eine Rolle spielen. Vorliegen. Das sind Vakus böse Wochen. Sowas habe ich schon mal. Wiki ist ja hawaiianisch, oder? Echt? Ja. Und halt, Wann? Das heißt schnell. Burgerwochen bei McDonald's, Tannenbaumwochen bei der FDP, böse Wochen bei Vaku. Yes! Schnelle Wochen im Wiki. Man wird doch wohl noch träumen dürfen von einem schnellen Wiki. Das sollten wir mal der Bundes-IT schreiben. Wofür kann man alles ein Puff kriegen? Nur für Verhalten, das der Partei schadet. Sebastian, die Ironie-Tags. Okay. Es funktioniert, hä? Es funktioniert. Ja, ich Was jetzt? Es geht gerade hier nichts mehr. Ich möchte übrigens für gerade noch klarstellen, ich habe die Aufnahme in die AG-Dicke Piraten geschafft. Deswegen darf ich sowas sagen. Nochmal nachgehe Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Sie gehören zur AG-Dicke Piraten. Das heißt, Ihr Adipositas ist wahrscheinlich anerkannt. Sie haben eine erhöhte Gefahr, an Herzkranzverfettung zu erkranken, Diabetes oder Schlaganfällen. Aber wir freuen uns. Herzlichen Glückwunsch. Ich kann so ein Arschloch sein. Das gehört dazu. Eine Eigenschaft, die jeder gute Pirat mitbringen sollte. Ich habe jetzt nicht guter Pirat gesagt. Wie sagte Kogak, lassen Sie mich durch. Ich bin Arsch. Piratig. Ah, Sekunde, ich muss da mal was retweeten. Den Ausdruck Pirat, ich sollte auch nochmal definieren. Vielleicht kann man ja für den nächsten BPT ein Positionspapier einbringen. Ja klar, direkt zwischen Zeitreise und Marsbesiedlung. Den Zeitreiseantrag, den habe ich schon gesagt, dass ich den mit Ackerbauen und Verkehr NRW ein bisschen vorantreiben will. Weil ist ja Landessache, ist ja ein Verkehrsmittel. Ja, ich unterstütze ihn auch. Wir wollten also dafür doch jetzt eine eigene Bundes-AG gründen. Gibt es doch schon, oder? Oder ist sie noch in Gründung? Es gibt die Kuhu und die Forschungsdorte wollte demnächst die AG Daleks gründen. Also wie üblich, wir gründen wieder 20 AGs gleichzeitig, die alle gegeneinander arbeiten. Nein, es wurde aber letztens auf der Mailingliste, es gab da irgendeine Mailingliste, die eigens dazu da ist, was zu diskutieren. Mein bevorzugter Name wäre übrigens AG Temporale Rillastatik. Aber die AG Daleks exterminiert dann alle anderen AGs, dann haben wir keine Probleme mehr. Ich bin zutiefst enttäuscht, dass Doctor Who erst in den letzten Jahren hier bekannt wurde. Das ist eine Wissenslücke, die fast nicht auszuhalten ist. Ja, und wer jetzt irgendwas über die aktuellen Folgen erzählt, wird von mir irgendwie angeprangert oder irgendwas anderes böses Wasserbäufchen oder so, weil ich warte jetzt, bis die offizielle CD rauskommt. Du meinst die aus den 50ern, wie alles anfing? In Schwarz-Weiß? Nee, die hat eine Freundin von mir, die habe ich schon teilweise gesehen, aber jetzt die aktuelle Serie jetzt. Dann folgt der digitale Mord sozusagen, oder? Bitte was? Ja, ich meine, als Strafe digitalen Mord. Ein physischer wäre ja zu schlimm. Ja, ich lasse mir andere gemeine Sachen einfallen. Dein virtuelles Leben wird dann ausgelöscht. Also wäre für mich schlimm. Fangen wir um 19 Uhr an mit der KMV für den Vorstand wählen oder haben wir da nicht so viel vor? Fangen um 19:30 an. Wie viel später noch? Mit der Planung im Spelunkencast? Aber es gibt einen richtig schönen Antrag zur SMV. Also erstens mal, jetzt muss ich das ja mal irgendwie loströten. Finde ich eine Kreismitgliederversammlung auf dem Mittwochabend, um Vorstand zu wählen, komplett kacke. Ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, machen wir das auf dem 29. oder 30. oder machen wir da noch ein Doodle? Ich mache da gerade ein Doodle, dass Sie sich aussuchen können, ob wir es am 29. oder am 30. machen. Das ist sehr schön. Da bin ich mal gespannt. Politisches Fingerspitzengefühl. Hallo oder nur der Vorstand? Egal. Ich sehe das Drama schon über uns reinbrechen. Ich sehe immer, wenn ich in Spelunkast bin, denke ich mal dran, wenn meine Kinder mal in 10, 15 Jahren oder so, in den 20 Jahren, wenn ich mal Kinder haben sollte, das anhören, was ich erzählt habe. Sebastian, man kann Kinder nirgendwo online bestellen. Bam! Das ist fies. Kann man Kinder im Mumble machen? Es gab ja in den USA mal jemand, der hat... Erst in der nächsten Version. Ja, ich glaube auch. Aber es gab in den USA mal jemand, der hat Samenzellen verschickt und da mit einer Erklärung, dass er da nicht verantwortlich ist für die Kosten in den USA. Es war wohl zulässig, juristisch. Leute, ihr seid gleich schuld, wenn ich billige Browser aus rosafarbenen Dosen in meiner Netbook-Tastatur habe. Ganz ehrlich, hast du nicht die Möglichkeit, die standsicher abzustellen? Wenn ich sie im Mund habe, nicht mehr. Schlucken. Anders mehrdeutig. Vom Schlucken kann man auch nicht schwanger werden. Oh, ich habe so eine schöne Postkarte in rosa und dann steht auf pink drauf, die spit or swallow und es geht um Marmite, ne? Um nichts anderes als Marmite. Ja, klar. Sicher, Steff, klar. Hallo. Und außerdem kann man von Sekt nicht schwanger werden. Hallo. Hallo, Backschaft. Du weißt doch, die so schön geprickelt hat in meinen Bauchnabel. Sebastian, aber das weißt du auch nur aus dem Praxistest, dass Sekt nicht schwanger macht, oder? Ich hab's nicht ausprobiert. Wenn wir dich schwanger kriegen, wäre eine Leistung. Also ich glaube, dann kommen wir mit der Piratenpartei in jede Zeitung rein. Ja, aber ich habe schon mal Sekt getrunken, aber ich bin nicht schwanger geworden. Ich weiß natürlich nicht, woran das liegt. Wir sollten damit die AG beauftragen, die Zeitreise erforschen will. Ja, ansonsten nimmst du Sperma leid. Da könnte man zwar auch schwanger von werden, aber du wirst nicht dick davon. Vor allem nicht vom Schlucken. Oder wie war das jetzt? Was erzählt ihr für eine Scheiße? Mach doch mit. Das ist spelunkig. Ich sehe schon den Titel. Sperma leid aus rosa Dosen. Oh, danke. Jetzt habe ich mich verschluckt. Habe ich gerade aufgeschafft. Wir husten uns einen Spelunkencast. Ja, dann sollten wir mal überlegen, welches Weihnachtslied wir gleich husten. Nur ein GEMA-Preis. Naja, bei dem Thema, was ja, muss es ja wohl O Kinderlein komm mit sein, ne, oder? Oder lasst uns froh und munter sein. Jetzt wird's aber so elendig motivatorisch hier. Du meinst, man muss dabei nicht unbedingt froh sein? Will ich das alles hören? Ja, sonst wärst du ja nicht hier. Welch ein schöner Tag ist heute im Mantel. Geh ins Bett. Ey, das ist hier, Gott, das ist ja wieder Monty Python hier. Trubel Dix wäre jetzt wahrscheinlich schon geknebelt und gefesselt an irgendeinem Baum gehängt. Ich wollte nur mal singen. Eben, lass es. Es gibt da so eine Push-to-Talk-Taste, die musst du nicht drücken. Die heißt vor allen Dingen Push-to-Talk, nicht Push-to-Sing. Okay, ja. Also ich habe gerade auch fett gebrüpst von dieser komischen Brause und habe euch das trotzdem nicht hören lassen. Aber du hast gesagt, das ist ehrlich, ja. Das ist gut. Sehr transparent. Oh, das Konzept der Basisdemokratie ist eben für gescheitert erklärt worden, ein paar Kanäle weiter oben. Aber das ist uns egal. Von wem? Wer hat das erklärt? Wer hat das erklärt? Im Mumble hält Sekor gerade das Konzept Basisdemokratie für gescheitert. Ach du Scheiße. Ich zweifle manchmal in Bochum auch daran, wenn man überhaupt nichts entscheiden kann. Ja, aber wer führt die Diktatur? Wieso ja, Diktatur? Björn? Mhm. Ist logisch, ey. Wenn ich einen eigenen Elitenverein aufmache, anschließend zu plärren, die Basisdemokratie ist gescheitert, dann steht man natürlich ganz oben an der Spitze. Meine Güte, ey. Erklären wir ihn zur Diktatur, sie. Unglaublich. Also auf Wahlkampf habe ich jetzt schon keine Lust mehr nächstes Jahr, weil dann haben wir das Gesindel im Bundestag sitzen. Wir machen Wahlkampf für NRW und NRW wird mehr Leute in den Bundestag bringen als Bayern. Das heißt, wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass wir möglichst gute Leute drin haben, die dann eventuelle Querulanten neutralisieren können. Man könnte den guten Seko auch immer noch auffordern, endlich von der Landesliste Bayern dann wieder zurückzutreten, wenn er das alles so scheiße findet. Nein, habe ich nicht. Ja, ich will das aber gerne tun. Wenn du haben willst, dann musst du den Korax zum Kandidieren überreden und dann auf Platz 1 wählen. Yes. Ist sowieso für. Ist auch meine Taktik. Ich wähle alle, die ich hier nicht mehr sehen will. Da müsste man ja bestimmte Leute wählen, die man auch keinem antun kann. Du hast so. Das Prinzip verstanden. Moment. Die gehen ja dann nach Berlin. Und oh, ja. Ich denke, einen V-Punkt. Jedenfalls reagieren die nicht nachher. Ja, ich denke, einen V-Punkt, den ich nicht sehen möchte, und zwar nirgendwo in irgendeiner Verantwortung. Ja, aber der geht doch nicht zu Bundes- und Landessachen. Ja, aber man sagt, man wird die Leute, die man nicht mehr sehen will. Ja, hast du einen Opa, dann schick ihn nach Europa. Das ist das Prinzip. Weißt du auch was für dich, oder? Was? Europaparlament. Ja, das wäre super. Das wäre echt super. Könnte ich hier von Köln Hauptbahnhof in nur 90 Minuten dahin fahren und Geld, also, ne, wie heißt das dann, Parlamentszuschlag abstempeln lassen und dann fahre ich wieder nach Hause. Und Köln wäre glücklich. Nee, ich wäre ja abends wieder da. Mist. Irgendwas ist ja immer. Ich bin so ein Volldepp. Ich habe jetzt schon wieder das Ladekabel ins Netbook eingesteckt, aber das andere Ende nicht in die Steckdose. Irgendwie schaffe ich das immer. Aber ich habe es gerade noch geschafft, bevor ich offline gegangen bin. Ah ja, gut. Ich sag mal, andere probieren es damit, den Stecker, der sonst für die Wand gedacht ist, in die Nase zu stecken. Ich meine, offline sein hat auch manchmal was Schönes. Da hat man manchmal ein bisschen Ruhe für eine gewisse Zeit. Vor allen Dingen, wenn man dann offline ist. Ja, offline, genau. Ich wollte eine Stunde spazieren und habe ohne Internet. Das war so schön. Wie geht man denn mit Internet spazieren? Handy in der Tasche? Ja, das Handy war A, in der Tasche und B, mit Netzwerkverbindung. Also ich bin offline gestern eine Stunde spazieren gegangen und das endete in einem Desaster. Und wohin? Ja, das hat Desaster. Sie doch nicht gesehen. Ohne Navi. Nein, ich bin einfach nur ein bisschen schönen Hang runtergekommen. In einem bemerkenswerten Ausfallschritt rückwärts mit profillosen Schuhen. Ungefähr 7 Meter in ziemlich hohem Tempo, bis dann der nächste Querweg kam. Wir gehen mal Rollschuhlaufen irgendwann, ja? Was? Wir gehen mal Rollschuhlaufen zusammen, weil du siehst beim Laufen schon so lustig aus, wenn du solche Faxen machst. Wie sieht das erst auf Skates aus? Ich sehe beim Laufen lustig aus? Habe ich das gesagt? Ja. Ja. Tja, ignoriere den Mittelteil. Und Mumble kann es beweisen durch die Aufnahme. Ich bin geschockt. Ich meine, ich bin nicht im Ministry of Funny Walks. Aber warum denn jetzt auf Rollschuhe warten? Ich sag jetzt mal, die Jahreszeit ist doch zum Eislaufen. Ne? Das passt doch bestimmt auch gut, oder? Wieso sehe ich beim Laufen lustig aus? Oh, da können wir zu Zollverein an der Kokerei langlaufen. Yay! Schön davor die Ofenbatterie, ganz genau. Ihr habt doch nur was vor. Das ist schon wieder sexistischer Kackscheiß, oder? Was? Mit Eislaufen gehen? Kackscheiß? Ja, nur weil Kathi Witt eine Frau war? Nur weil ich komisch laufe, angeblich? Also, ja, ja. Nur weil ich einen Rock anziehen will zum Eislaufen? Darf ich Schuhe anziehen? Oh, Claudia, wenn du komisch läufst, ne? Den Spitznamen Ente kriegst du trotzdem nicht, den hat der Lippens. Ich will auch keine Ente sein. Also meine Oma hat mich öfter mal Sumpfralle genannt. Sumpfwat? Das wird mir jetzt doch zu denken geben. Sumpfralle. Das habe ich immer noch nicht verstanden, das ist ein Wort, das kenne ich gar nicht. L-A-L-L-E und davor Sumpf. Und jetzt schmeiß mal Google an. Ich wollte gerade Rinderfarmen bauen, aber okay. Rinderfarmen. Und dann behauptest du, ich lauf komisch. Ah ja. Hatten Welter denn schon das Thema? Ja, was macht ihr eigentlich dann? Wann? Zum Weltuntergang. Wahlkampf in Niedersachsen. Die Welt geht unter, wir wählen in Niedersachsen, nein, wir bewerben Niedersachsen. Ja. Vorhin gelesen hier, Bekannten, mir kommentiert auf Facebook, er hat heute auf D-Max Vorschau gesehen für das Programm der nächsten Woche. Und dann stand da wohl unten gleich drunter, dass die Sendungen am 22.12. wegen des Weltuntergangs möglicherweise ausfallen könnten. Ich habe bis jetzt 3 Einladungen zu verschiedenen Weltuntergangspartys. Aber dann wollten sich ja Nixus und Radbert noch irgendwo treffen. Zum Weltuntergang? Ja, ja. In Mumble? Nee, ich habe dafür ganz hier um die Ecke die die Himmelsleiter vorgeschlagen. Nein, die Himmelstreppe vorgeschlagen. Ne? Fitting name und so. Aber ich sag doch mal ganz einfach, für den Untergang in Bochum ist doch eigentlich bis das Bermuda-Dreieck geeignet, oder? Ja, aber die Himmelstreppe, komm, ne? Guter Ort, schicker Ort. Ja, da fällt man dann tiefer, das ist wohl wahr. Brennende Halde und so. Warum sind wir jetzt schon wieder in Bochum? Weil geil ist hier. Weil Bochum das Zentrum der Welt ist, sozusagen. Weil woanders ist auch scheiße. Wahrscheinlich, weil wir einfach eine Überzahl an Bochumern in diesem Raum haben. Gibt mir zu denken. Solange es nicht so genug, solange es nicht Neusser sind, dann ist es ja okay, dann gleicht sich das wieder aus. Wer ist jetzt Neusser? Neusser, ja, es gibt das für Neusser im Landtag, habe ich gehört. Nee, das sind die Düsseldorfer. Nee, auch Neuss, ist ja Neuss Rhein-Westfalen da, ne? Du hast da, ich glaube, 3 oder 4 Neusser alleine im Landtag schon, ne? Neuss ist eine Vorstadt von Düsseldorf, Entschuldigung. Ja, die Neusser sehen dann anders, Kreis. Ne? Ach, kennt ihr schon das, die Ausschreibung des Bundeskriminalamtes für Programmierer für den Bundestrojaner? Ist das jetzt wieder Bochum? Das ist schon seit Ewigkeiten bei Fefe. Und wieso will Bochum den Bundestrojaner? Aber ich kann mal kurz die Nummer vorlesen. BKA-30-2012. Entwicklerinnen, Programmiererinnen. Schon ganz scheiße angefangen. Versuch's nochmal. Das steht da drin. Gehobener Dienst. Dienstinnen. Technische Beratung übergeordneter Stellen. Mitwirkung bei der konzeptionellen strategischen Weiterentwicklung der informationstechnischen Überwachung. Marktbeobachtung kommerzieller Anbieter. National und international. Wieso heißt es die Überwachung und nicht der Überwachung? Gelernst du da gerade alles? Das steht hier so. Ich kann das da nicht in Chat posten, oder? Was ist mit Vaku? Hast du gerade das gegendert? Nein, niemals. Dienstinnen? Nein, würde sie nicht tun. Ich habe bei euch fertig. Schaffung der technisch-kriminal-taktischen Voraussetzungen zum verdeckten polizeilichen Einsatz, Zugriff meine ich, auf entfernte Rechnersysteme unter Beachtung, insbesondere der Entwicklung im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik. Könntet ihr bitte aufhören, Sebastian zu trollen? Warum und wer tut das? Warum ist der eigentlich immer hier? Und warum... Ich vergesse immer den Text mitten im Satz. Ich sollte mal ins Bett gehen. Ey... 42. Oder weniger Whisky trinken. Ich hab keinen Whisky, ich hab nur das rosa Zeug hier und das noch nicht mal ausgetrunken. Ich sag doch, du sollst den Alkohol nicht punchen. Das ist vorgepuncht. Hat ihr mal gefragt, was ich hier mal mache? Nö. Keine rosa Zeug trinken. Ich verbringe meinen Sonntagabend, den ich eigentlich woanders genutzt habe. Wir haben doch Nein gesagt. Okay, ja, wollte nur kurz sagen. Wir haben Nein gesagt. Und was wolltest du jetzt kurz sagen? Du sagst schon ganz leid. Er freut sich immer auf das Spelunken-Cast. So. Genau. Ich versuche damit, mich in wertvoller Kommunikation über diese Partei zu begeben. Und das Ganze sogar dafür die Außenwelt transparent zu machen, durch diese Aufnahme dann. Bist du eigentlich schon in dem Kandidatenportal? Wie bitte? Ob du schon im Kandidatenportal stehst. Warum? Ja, du kandidierst nicht? Nicht für den Bundestag, definitiv nicht. Was heißt dann nicht für den Bundestag? Das heißt, dass ich das nächstes Jahr, also nächstes Jahr nicht antreten werde, dafür definitiv nicht. Okay, und wofür sonst? Weil ich habe mir keine Gedanken gemacht weiter. Ich weiß nur, dass ich nicht für den Bundestag kandidieren werde. Jetzt wollen wir hier nicht Sebastian grillen. Verschenken. Ein Nicht-Kandidaten grillen, warum nicht? Wir müssen nicht? Vorstand wählen. Was war jetzt die letzte Frage? Ich habe keine Fragen, Antworten. Also das rosa Zeug geht definitiv als Rülpswasser durch. Ich habe übrigens jetzt den Link nochmal getwittert zu der Ausschreibung. Und jetzt hast du verloren. Das Schweigen war so schön. Tja, das war wie am Beamten, Mikado. Wer zuckt als erstes? Werden unsere Podcaster nicht immer irre, wenn sie die ganzen Sprechpausen rausschneiden müssen? Also wenn man es mit einem vernünftigen Programm macht, dann sind da zwei Mausklicks. Aber das ist so viel Arbeit. Ach, Menno. Also so Sprachkommandos wie in Star Trek sind noch angenehmer. Du nimmst mir gerade alle Illusionen von arbeitenden Podcasts hier, die mühselig jede einzelne Sprechpause mit Schere und Tesafilm rausschneiden. Ja, ich glaube, die... Also ganz ehrlich, reicht es nicht, dass wir euch ertragen müssen? Das ist doch genug Arbeit. Entschuldige bitte, aber das ist jetzt das ist nicht fair, das ist gemein. Das gefällt mir jetzt nicht. Nee, sowas das will ich sagen. Ach, Entschuldigung. Oh, bitte. Entschuldigung. Warum sollte ich nochmal online kommen? Warum muss man überhaupt online kommen? Ja, weil der Computer schon runtergefahren war. Gut, dass wenn ich jetzt komme, bin ich meist nicht online. Gut, dass es jemand anders vor mir sagt. Nee, schon gut. Steff, das erklärt allerdings deine reduzierten Online-Zeiten jetzt. Was erklärt meine reduzierten Online-Zeiten? Kein Kommentar sonst. Steffi hatte doch letztens gesagt, dass sie multitaskingfähig wäre. Meine reduzierten Mumble-Zeiten auch vor allen Dingen. Nimm mal die Mundwinkel aus den Ohren, wenn du sprichst. Ich bin neulich schon von einer Kollegin gefragt worden, die Stefanie grinst im Moment immer so oft. Oh. Obwohl, wenn du das Mumble anders wird's dann richtig interessant, oder? Bitte. Müssen nicht alles transparent machen. Ja, Transparenz ist aber eigentlich gar nicht schlecht. Nee, Sebastian, youporn.com. Ich wollte jetzt gerade sagen, aber Steff ist billiger, aber ich glaube, das wäre keine gute Wortwahl geworden. Was für einen Schaden hat, spottet jeder Beschreibung. Ich meine, ich muss mir ja schon zu Hause immer das mit dem LAN-Kabel anhören, ne? Nimm doch einfach ein WLAN-Kabel. An mir wurde ja auf dem Bundesparteitag nahegelegt, um mir ein LAN-Kabel ausleihen zu können, könnte ich ja einen der Admins in einem dunklen Raum damit auspeitschen. Jetzt weiß ich, warum das so lange gedauert hat, bis das Netz wieder fertig war. Das war nicht was von der Bundes-IT. Ja, du hast es wahrscheinlich da geklaut. Dann war der DHCP-Server nur ein Vorwand? Was war das eigentlich nochmal für ein Fregel, der beim Tisch der AG Bauen und Verkehr stand, noch nach irgendwas suchte, das einen Kurzschluss verursachte und dessen Blick dann auf die Eisenbahn fiel? Aber die war es zum Glück nicht. Was? Nein, wir hatten doch in der letzten Reihe bis zum Schluss dann irgendwo noch keinen Strom. Und dann lief dann einer von der IT noch hektisch hin und her, weil es ja auch den Pressetisch betraf. Und suchte nach irgendwas, was in dieser ganzen Stromgeschichte noch einen Kurzschluss verursachte. Und irgendwie waren wir dann glücklich dran, dass es unsere aufgebaute Eisenbahn bei der AG Bauen und Verkehr nicht getroffen hatte. Also die war es nicht. Es war was anderes. Das ist schon wieder Bochum, ne? Indirekt. Bundesparteitag. BPT, genau. Bochum, ja halt. Ja, genau. Bochum. Nein, nicht Bochum, das war Ruhrbings. Du siehst, Vaku, du musst uns rübersiedeln, am Nabel dessen zu sein, wo wirklich die Post abgeht. Ja, ich hab schon mal gesagt, Bochum ist so das Zentrum. Mach doch mal einen Bundesparteitag in Düsseldorf. Das können wir uns nicht leisten. Sie ist Borken. Allein die dann nötigen Designerklamotten, die wir dann alle anschaffen müssen, damit wir nicht als Persona non grata vor die Stadttore verwiesen werden. Ihr kämpft an den Sicherheitsleuten am Bahnhof gar nicht vorbei, ehrlich. Ihr habt da Sicherheitsleute? Mhm, die kontrollieren dein Outfit. Ach du Scheiße, echt? Jupp. Ich bin und dafür steht du zuerst. Ich bin da schon mal ausgestiegen und aus dem Bahnhof rausgekommen. ohne dass ich jetzt mich unendlich teuer gekleidet hätte. Und dafür darf dann Scientology jeden Tag am Düsseldorfer Bahnhof einen Stand aufmachen? Jedenfalls immer, wenn ich komme? Ja klar, die sind ja gut angezogen. Mhm. Autsch. Aber das ist ja ein gutes Geschäftsmodell. Vielleicht sollten wir das übernehmen. Was, Faschismus? Nein, als sie wie diese Art, wie sie Geld machen. Ja, sag ich ja. Vielleicht auch so ein, sowas als Partei, wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb? Oh, oh, ganz falsches Thema. Ja, ich habe mir überlegt, wie... Ja. Was, nein, hast du nicht, erzähl nichts. Nein, ich meine nur, die verdienen nicht viel Geld. Da muss man gucken, wie man die Parteienfinanzierung erhöhen kann. Wir kriegen da demnächst mal einen Vortrag. Super Scientology? In Bochum. Nee, über wie man das Geld, wie man das mit den Spenden und so erhöhen kann. Ach, kommt Schwan nach Bochum. Oder nee. Nee. Du gehst einfach in irgendwelche Geschäfte oder Restaurants, die ganz große Aquarien haben und dann sagst du, ey, wenn ihr hier Beschützer braucht, dann meldet euch bei uns. Warum erzählt uns das bitteschön die Strafrechtsjuristin? Ja, weil der das wahrscheinlich als erstes einfällt. Aber das ist doch durchaus legitim, man bietet das an. Sagen wir, die Leute nicht bedroht, dafür ist das doch alles okay. Ja, man bietet das an und dann engagiert man jemanden, der das macht, damit sie dann Angst kriegen und sich zahlen. Also das könnte man, das würde man tun, wenn man sowas machen würde. Ein befreundeter Steuerberater meinte dann neulich so, ihr müsst da dringend was tun. Und, wie ist so die Kanzlei? Alles schön, ja? Ah, der war gut, Steff. So, entschuldige, Steff, was hattest du gesagt? Ich habe eine Frage. Wie hoch sind die Aufrufstatistiken? Wie oft wird dieser Podcast vollständig runtergeladen? Also der Spelunkencast normalerweise. Hoffentlich gar nicht. Doch einmal von Tobi. Also ich darf mir auch... Wie viele Leute sind das denn so? Zwei. Tobi und Sebastian sind zwei. Ich habe ihn auch schon mal vollständig gehört. Ich höre mir jeden vollständig an. Ich nur dann, wenn ich nicht dabei war. Ich habe ihn sogar mal im Auto abgespielt, als ich einen Beifahrer dabei hatte. Und? Der ist aus dem Auto gesprungen hatten. Ja. Bei voller Fahrt? Nee, erst mal nach dem Anhalten. Aber der ist irgendwie nicht wiedergekommen, der wollte alleine nach Hause. Kann ich gut verstehen. Es hat also geklappt. In der Tat. Willst du noch mit hochkommen auf den Kaffee? Ich habe da noch mehr von. Oh, nee, du, lass mal. Sollte man nicht besser mit Bier locken? Ist noch Bier im Kühlschrank? Ich glaube, sie wollte ihn halt nicht locken. Wer war's denn? Kein Pirat. Ja, das hat nichts zu sagen. Also ich habe schon mal erzählt, dass es wahrscheinlich keine andere Partei gibt, die so etwas über ihre Öffentlichkeitsarbeit veröffentlichen würde. Nein. Ganz kurze Zwischenfrage. Bei Blut muss fließen, ist Christoph da Mitorganisator oder sitzt er für die Ruhpda an den Tisch? Keine Ahnung. Wieso? Warte. Ich glaube, der ist für die Ruhrpirate. Wait for it. Jetzt muss ich aufhören, Farben zu bauen. Du linkst jetzt was, ne? Ja, warte, ich aktualisiere noch. Das Wiki ist ja langsam. Wait for it. Was baust du für komische Farben? Du bist nicht etwa auf Facebook bei diesem unsäglichen Spiel dabei? Aber wenn du willst, kannst du mit Android Facebook auch voll spammen. Uah, ich habe sämtliche Spiele an Dinge abgelehnt. Ich habe früher mal Spiele auf Facebook gespielt, aber irgendwann wurde es mir dann zu blöd. Nach einem Dreivierteljahr oder so. Da Link ist drin. Da gab es ein Spiel, wo man Häuser praktisch Mieten einsammeln sollte jeden Tag. Und das war, und dann, als ich über 100 hatte, war es immer nervig. Das Spiel hieß Mafia. Nein, es war ein anderes. Es ging um Mieten. So eine Bausimulation. Entschuldigung, Bernd, aber da steht schon wieder Bochum, sowas klicke ich doch nicht an. Oh, kann hier Düsseldorf mal aufhören zu heulen? Heulig? Es klingt nach Mimimi. Also ich bin ja dafür, ich bin vom Uwe eingeladen worden, Tina und ich am 28. Mal nach Düsseldorf zu kommen. Wie wäre es, wenn ihr alle mitkommen und wir mal so ein Real-Life-Trolling des KV Düsseldorf machen? Am 28.? Ich wäre da. Dezember, ne? Ich bin ja auch am 28. Januar da, es ist scheißegal. Schade, also am 28. Dezember habe ich keine Zeit. Doch, da könnte ich. Moment, ich halte mal fest, Parteien, die SPD macht nicht mit und die Linke machen nicht mit bei einer Aktion gegen rechts, ja? Ja. Ja, die FDP hält sich auch sehr zurück, aber eventuell kriegen wir da die Dingsbums-Stiftung, Naumann-Stiftung. Ja, das ist ja momentan auch nur Teilnehmer an einer Besprechung momentan. Und das war ja einer von der FDP da. Ja, Aber wir haben einen Steuerberater. Wir haben das Glück, dass Steff mit einem Sebastian, lass das bleiben. Das war letztes Mal das Weihnachtsschatzmeister. Ich glaube, das gut kann, oder? Sebastian, lass es einfach. Hätt euch verstanden. Der Schatzmeister ist das Wiesel und mit dem Wiesel. Okay. Ich habe eine Frage zu der Wiki-Seite. Da steht Grundkosten. Seid ihr... Wer hat das geschrieben? Ich, Sebastian. Hau rein. Grundkosten sind aber nicht gleich Netto-Kosten. Grundkosten sind die Kosten, die keine Zusatz- oder Anderskosten sind. Und zwar in der Kosten- und Leistungsrechnung. Die Insel Korinth ist eine griechische Stadt mit knapp 60.000 Einwohnern am Isthmus von Korinth, einer Landenge, die den Peloponnes und das griechische Festland verbindet. Danke, Björn. Entschuldigt bitte, ich habe das auswendig gelernt. Westlich dieser Landenge befindet sich der Golf von Korinth. Punkt. Und ich habe gerade mein rosa Döschen gleich leer. Ich habe mich da hingesetzt und diese ganzen Kostenbegriffe auswendig gelernt. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, jeder von uns würde anfangen, bei irgendeinem Buzzword anzufangen zu erzählen, was er mal über irgendwas gelernt hat. Und ich kann dir sagen, ich war verdammt lange an einer Universität ohne Erfolg eingeschrieben. Das heißt, ich konnte mir jeden Scheiß da anhören. Oh oh. Und der Grumpy twittert gerade irgendwas von Kellerkass und Landtag und Porno. Grumpy versucht, das twittert nicht. Auf Identica. Danke, dass du das gesagt hast. Geist er doch? Ich hasse dieses Wort Denten, das hört sich immer so bissig an. Ich hab's gerade also zu Twitter verschoben. Ja, ich hab da noch einen Crosslink. Ich hab's geahnt. Ich kann mich immer so schwer lösen. Außerdem habe ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich jeden Spam auf Identica packe. Ich finde den Kellercast ja gut, aber warum packen die den nicht auf YouTube? Ja gut, ich weiß, warum die den nicht auf YouTube packen, aber kriegt das überhaupt jemand mit, dass die casten? Doch, auf Identica kriegst du das mit. Und ich spamme die Links immer ziemlich heftig rum, wenn ich es also nicht wie das letzte Mal verpenne. Normalerweise könnte der Tyler Durden die ja auch selbst noch auf Twitter weiterverbreiten, ne? Ja, aber macht er das nicht? Er ist doch auch irgendwie die Brille, oder? Gerade der Link ist aber nicht mitgekommen. Moment. Also wenn mein Book jetzt schneller wäre, könnte ich den Link auch schnell posten. Erzähl doch nichts, du hast in der anderen Hand wieder eine Dose. Sag mal, trinkst du da wirklich Rotwein aus der Blechbüchse? Ich glaube, es ist eher irgendwie so ein Rosé-Sekt oder sowas. Rosé-Sekt? Ey, das ist so widerlich. Ja, das ist ja auch widerlich. Warum trinkst du sowas? Also mein Rosé-Sekt kommt aus der Flasche und den trinke ich eigentlich ganz gerne. Ey, keine Tankstelle ist zu Fuß unerreichbar, anstelle dieses Zeugs zu trinken. Wir haben alle unsere dunklen Seiten und manchmal kommen sie halt aus rosa Dosen und sind halb trockener Prosecco. In aber jetzt stell dir mal vor, Tankstellen um 22 Uhr zu. Jetzt stell dir mal vor, die Claudia schnappt sich ihr Netbook und läuft damit auf die Straße oder mit dem Kopfhörer auf die Ohren, ist unterwegs am Mumble und kommt dann in die Tanke rein, um sich noch was zu trinken zu holen. Du, das habe ich schon gebracht. Das will ich beim nächsten Spelunkencast. Genau das will ich. Das habe ich doch im Wings geschafft. Da ist mir irgendwo im Rewe ist mir die Kopfhörer aus dem iPhone gerutscht. Da irgendwie Felian Stärke über E-Quäken. Also auf dem Androiden mag der ja bei mir der Mumble nicht vernünftig laufen. Deswegen lasse ich das sein. Aber ich vermute mal, das liegt einfach daran, dass ich hier auf E-Plus arbeite dann. Aber sag mal, Laptop, wenn der Akku funktionieren würde, Laptop auf dem Arm und dann raus. Super. Ich glaube, die Hauptursache ist bei den mobilen Mumble-Versionen, dass die irgendwie verschieden. Die sind nicht so toll beide. Die Ursache ist, sie sind nicht so toll beide. Mhm. Ich wollte es weiter begründen. Die eine stürzt ständig ab, zumindest als ich sie benutzt habe. Die andere hat immer diese Text-to-Speech. Was sie nicht abschalten. Kann man abschalten? Das geht bei mir nicht. Text-to-Speech konnte ich abschalten. Das Problem, was ich hatte mit dem Mumble auf Android, die alte Version, die wird ja nicht mehr gepflegt, da gibt es neuere. Das Problem, was ich damit habe, ist ganz einfach, dass ich da regelmäßig rausfliege, weil ganz einfach E-Plus, mobiles Internet, jetzt nicht dafür bekannt ist, dass das schnell ist. Ah, super, ist echt alles super interessant gerade hier. Ich habe den Link jetzt nochmal eingedingst. Ich wollte gerade sagen, Vaku, dann schlag doch was vor. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Aber wo ich gerade hier... Warum? Was? Warum bist du sprachlos? Weiß ich jetzt auch gerade nicht. Ich bin jetzt hier gerade im Mumble mit mehr als einer Frau. Gibt es hier mehr als eine Frau, die die Liste AG Frauen liest? Hier? Nö. Nein. Nein. Ihr seid clever. Ist das jetzt sexistischer Kackscheiß? Jo. Wird die gesynkt? Was? Gibt's die im Synkforum? Nein. Um Himmels Willen, wir brauchen doch unseren geschützten Raum. Ich dachte... ich vergaß. Die trauen sich nicht, oder? Früher hieß das Bunker. Ja, Atombunker-Test in Dortmund. Da habe ich noch vor kurzem was angehört von. Dortmund ist ungefähr, finde ich, genauso schick wie Bochum. Dortmund? Schick? Aber Bochum hat den Stammtisch Bochum. Ja, wenn Dortmund den Stammtisch Bochum hätte, das würde mich auch verwirren. Ja. Schade, Dossos ist weg, aber den Stammtisch Köln hätte ich sehr gerne in Düsseldorf. Wobei, man könnte... Eigentlich ist Dortmund ja nur ein Vorort von Bochum, oder? Okay, jetzt mag ich dich wirklich nicht mehr. Wieso? Habe ich etwas Böses gesagt? Ja. Kann mal jemand den McVyers hochziehen? Nö. Der schreibt gerade interessante Sachen auf Twitter. Habe ich schon gesehen. Bernd, warum kann ich den nicht hochziehen? Keine Ahnung. Ah, die Schreibreform kommt jetzt ins Kollegium. Ja, ja, er hat geschrieben, er hat meinen Antrag abgeschickt. Finde ich super. Ich war mal so frei, wo du doch so ein großer Fan davon bist. Hi, Thomas. Hallo. Dann haben wir demnächst einen, der alles leaken kann. Hallo. Guten Abend. Nein, die haben gerade oben schon gesagt, Personen, die nur zum Zuhören Mitglied werden wollen, werden abgelehnt. Und auch solche, die das kritisch sehen. Man muss schon mitarbeiten und im Sinne des Kollegiums. Also, ich habe gerade gelernt, Intransparenz und Kritiker werden stumm geschaltet, ja? Ja, wow. Die sagen ja ganz transparent, dass sie dich da nicht haben wollen. Das sagt China auch zu Ai Weiwei. Also um da Mitglied zu werden, musst du dich erstens mal nackig machen und dann musst du auch noch direkt unterschreiben, dass du das Manifest, was da steht, ganz toll findest, sonst wirst du da nicht Mitglied. Das ist ganz schön heftig, was man da so nebenbei aus der Runde hört. Ups, ein Bayer. Nein. Nein. Ein Thüringer. Hallo Bernd. Hi. Hauptsache Norden. Norden? Oh mein Gott, Hauptsache keine Ahnung von Geografie. Hey, ich bin Reiseverkehrskauffrau. Bitte nicht weiß. Damit ich keine Themen aufwärme, was habt ihr denn schon alles durch? Dich. Also, pass mal auf, ich sagte den Titel, die dieser Spelunkencast haben soll. Er wird heißen Spermaleid aus rosa Dosen. Jetzt kommst du. Jetzt kommst du, ja super! Das ich komme noch nicht auf Befehl. Fertig. Man kann das aber üben. Ich versuche gerade nichts zu sagen. Das ging aber schnell. Mist. Spermaleid aus rosa Dosen, jetzt kommst du. Legendär. Jetzt muss ich den Titel verlängern, Mist. Ich war früher Betreuer bei katholischen Jugend, ne? Und hab unterschiedliche Ferienfreizeiten mitgemacht und da waren ja auch sehr viele 13, 14, 15, 16-jährige Jungs. Und irgendwann hatte ich Flurwache und dann kam so ein 14-Jähriger heulend auf den Flur. Entschuldigung, kannst du das ein bisschen sachlich, also sprachlich korrekt formulieren? Weil wenn du in diesem Ruhrpott-Dialekt sagst, ja und dann kam ein 14-Jähriger heulend auf den Flur. Ja, aber war doch so. Warte, kommt der Kern kommt ja noch, ne? Der meinte dann irgendwie, ja und überhaupt, das sei alles doof. Die hätten da drin, also wir hatten an dem Abend so eine Verlosung gemacht und haben den Kindern alles Mögliche geschenkt, unter anderem Zollstöcke. Und diese Zollstöcke haben die Jungs dann dazu gebracht, erstmal einen Penisvergleich zu machen. Und danach sind sie auf die Idee gekommen, andere Sachen zu machen, wo man wohl mit 10 Jungs, 14 Jahre im Zimmer so auf die Ideen kommt. Und zwar unter anderem Wettwichsen. Kekswichsen? Ja, und ja, genau. Und der junge Mann kam dann raus und hat geheult und meinte, so eine Scheiße, ich hab's am längsten geschafft, ich bin nach allen anderen gekommen. Und er verstand dann nicht, dass wir ihm erklären wollten, dass er da später noch sehr froh drüber sein würde, dass er da der Letzte ist. Egal. Das fällt mir jetzt vor. Ferienfrei. Ja, die letzten werden die ersten sein. Genau, ja. Bei den Katholiken sowieso. Ah, Markus. Da kommen doch nur die Pfarrer. Aber ich zitiere auch immer gerne die Leute. Also ich habe an unterschiedlichen Aufklärungsprojekten auch teilgenommen, hier, die hier in der Region stattgefunden haben. Und da haben wir auch über die SOD, die Falken, was mitgemacht. Wie war das noch gleich? Das zitiere ich hier nicht. Nee, ist schon gut. Du hast dich qualifiziert. Reicht. So schnell wird man bei den Piraten Bundestagskandidat. Spelunkencast-Mitarbeiter. Oder Dosenexperte. Der Spelunkencast wird dann sozusagen zur Rekrutierungsstätte der Piratenelite. Warte, ich glaube, du hattest dich gerade disqualifiziert, oder? Also ich habe gesagt, dass ich nicht kandidieren möchte für den Bundestag. Ich sprach vom Spelunkencast. Komma, hä? Komma? Wer für was jetzt warum disqualifiziert? Markus, böse Wochen. Wer gehört denn hier alles zur Geld- und Zeitelite? Also ich investiere relativ viel Zeit in die Parteiarbeit. Ich darf einfach nur wenig. Ich sehe, keiner von euch liest Stefan Urbach, sonst würdet ihr dahinter steigen. Doch, ich habe das gelesen, aber ich muss ja nicht alles kommentieren. Ja, dich habe ich mal außen vor genommen, Klaus. Und Stefan Urbach ignoriere ich teilweise auch. Nicht nur teilweise. Also ich teilweise. Was du machst, weiß ich nicht. Zum Glück, ne? Ja, eben. Ja, zumindest hoffe ich deinen komischen Sekt aus rosa Dosen. Der entgeht was. Na, ich weiß nicht, mein Gänsewein tut es dir auch. Mit toten Gänsen? Ich habe noch nie eine besoffene Gans gesehen. Ich muss mich an die besoffenen Schweine bei Michel aus Lönneberg erinnern. Hühner. Das waren Schweine, die hat er die Kirschen gegeben aus den selbst aufgesetzten. Waren das nicht auch Hühner? Kann sein, dass da auch ein Huhn bei war, aber in der Hauptsache waren es die Schweine. Ja, beziehungsweise ein Schwein, sein Lieblingsschwein. Sag mal, McWyers, ist das tatsächlich die Partei, für die du kandidieren möchtest? Bin ich hier nicht bei den Idioten? Ja, doch. Bei den Idioten TM. Nein, du bist hier bei der Piratenpartei, nicht bei den Idioten. Ah, da muss ich meine Kandidatur doch zurückziehen. Denn die Piraten machen ernsthafte Politik, sind alle ernsthafte Menschen und Spaß ist absolut kein Thema. Nein, mal ganz im Ernst, was wir als Piraten für ein Problem haben, ist, dass kaum einer von uns weiß, wie schlimm es in anderen Parteien ist und deswegen die Zustände, die wir pflegen, eigentlich recht schön sind. Aber du bist jetzt raus, hast du gesagt, ne? Wie jetzt, aus der SPD oder aus der Piratenpartei? Aus der Piratenpartei. Aus dem Kandidatenportal. Bin ich da raus? Nein, noch bin ich drin. Also ich bin leidensfähig, das muss ich sagen. Also ich habe gehört, dass es bei der Jungen Union Fälle gab, wo Leute bedroht wurden, wenn sie nicht den richtigen wählen oder so. Nicht nur bei der Jungen Union. Ich muss meine E-Mails checken. Ich nenne jetzt allerdings keine Quellen. Und ich verabschiede mich mal von euch. Viel Spaß hier noch. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, tschüss. Wieso musst du deine E-Mail checken? Jetzt ist der Bayer weg. Wegen den Bedrohungen? Wegen den Bedrohungen E-Mail checken? Mhm. Die ist meine noch nicht angekommen? Ich sag ja, ich muss die erstmal checken. Hast du mir wieder was Böses geschickt? Ja, ab und zu muss das sein. Man muss sich ja motivieren. Wo wir hier gerade eine Rechtsanwältin haben. Klaus, hast du ihr schon eine Frage gestellt? Nö, wieso? Das ja, bitte genau. Nicht jetzt. Okay, dann nicht jetzt. Habt ihr das, was auf der NRW-Liste um 22.57 Uhr gepostet wurde, gesehen? Ich hab die NRW-Liste nicht. Ito. Der Zweck dieser Mailing-Liste. Soll ich vorlesen? Nein. Mach das. Ich habe eine Frage an die alteingesessene Partei für... Nee, das ist Lars. Das ist Piratenfunker. Bitte nicht vorlesen. Ist doch sowieso schon öffentlich. Ja, aber man muss es nicht noch vorlesen. Weißt du, Sebastian, filtern. Ab und zu ist es ganz wichtig, Dinge wegzufiltern. Ja, ich glaube, ich antworte mal mit irgendeinem lustigen... Ja, filtern ist ja nicht das richtige Wort. Man muss bloß nicht alles verbreiten. Und darunter fällt auch es zu retweeten und darauf zu antworten und. Ja, also das so das Piratenleben schlechthin, ne? Das habe ich die Tage dem Spiff auch geantwortet, wo der damit um die Kurve kam, richte dir vernünftige Filter ein. Sei was nützt mir der beste Filter, wenn ich es dann zigmal als Fullcode vorgesetzt kriege? Wer war das? Irgendjemand hat erzählt mal, dass er einen Filter mit Otler hat. Otler, der auch, wenn es im Text vorkommt, anspringt. Nicht nur, wenn es im von Absender Otler ist. Dieser jemand hat gelogen. Wäre aber böse, Piraten sind ehrlich. Woher weiß die Vaku das denn? Das sagt dir die Vaku jetzt nicht. Dann ist Intransparenz. Achtung, Achtung, Intransparenz. Auf ins Kollegium. Frankfurt? Klar, wir können natürlich auch das Ruhrgebietskollegium gründen. Das Ideologie. Den rechten Flügel, den mittleren Flügel, den vorne Flügel oder den unten Flügel? Ja, alle drei. Die ideologiefreien Pythianer. Und wir quartieren uns dann in irgendeinem richtig coolen ehemaligen Ruhrgebiets-Dings ein, Industriekultur und so, ne? Genau, wir lassen uns einladen, von mir aus in die Volkwan-Niederlassung an der Zeche Zollverein. Oder konstituieren uns auf dem Turm des Bergbaumuseums. Der ist im Winter zu. Ich plädiere dann doch für Zollverein oder... Ich wohne hier neben dem Manufaktum Zentrallager in der Zeche Waltrop. Du kommst aus Waltrop? Lünen-Brambauer, das ist ungefähr 3,5 Kilometer daneben. Da, wo das Kulani-Ei steht. Ja, genau. Hübsch, also ich habe ein Bällebad, ihr bringt die Bälle mit und wer hat die Besetzungscouch? Ich hätte noch eine. Mitbringen. Ich hätte auch einen LKW zum Transportieren. Da wärst du bei der Flauschknabe weit vorne gewesen, wa? Ja, dann wäre ich jetzt aber auch in Holland, glaube ich. Kann ich dich vielleicht für AG-Events noch anwerben? Momentan bin ich gut ausgebucht, aber generell habe ich da keine Probleme mit. Also irgendwann bringe ich mich dabei um, mit einem Netbook und aufgesetzten Kopfhörern in mein Hochbett zu krabbeln. Jetzt bist du der Loser nach der Stelle. Ach, warum muss es denn ein Hochbett sein? Weil ich eine 31 Quadratmeter Wohnung habe. Das ist keine Wohnung. Der definiert das doch. Und dann voll mit rosa Dosen. Scheiße. Also, nein, ich habe nur eine einzige rosa Dose und das Zeug kann ich nicht nochmal kaufen. Da ist die kleine Hucke doch schon voll mit. Also nach der Definition des neuen Staatsvertrags, oder was war das zu den Rundfunkgebühren, ist es, glaube ich, eine Wohnung. Wahrscheinlich. Man kann natürlich jetzt überlegen, ob die Abgrenzung zu anderen Wohnräumen ausreichend ist, um damit es eine eigene Wohnung ist, aber... Zumindest habe ich 4,30 Meter Deckenhöhe. Da hast du ganz so viel Regale auf. Wäre die Grundfläche größer? So wie ja. Smileys kippen, finde ich geil. Zumindest habe ich so eine zweite Ebene hier drin. Hat schon jemand von euch das antikollegium.blogspot.de Seitchen gelesen? Nee, schick mal. Definitiv. Kann er nicht. Über Twitter schon. Twitter Lehre. Kann ich hier nichts reinschicken? Die bösen Administratoren in dem Bereich haben das verboten. Aber ich meine, Admins sind ja immer böse, oder? Das kann ich noch nicht mal über den ganzen Baum runterschicken, ist ja doof. Ja, ich verschieb das mal. Ich meine, ich bin selber ein Admin und ich muss sagen, Admins sind immer böse, grundsätzlich. Admins müssen doch böse sein. Nur böse Menschen werden Admins. Also, nein. Ich bin zur Mailinglist-Administration in Bochum gekommen, weil ich gefragt wurde, zufällig. Ja, das kenne ich. Ich bin gefragt worden. Du konntest also auch nicht nein sagen. Du warst böse genug. Du warst böse genug. Das kann sein. Sie haben keinen Böseren als dich gefunden? Oh, scheiße. Also mein Chrome spukt gerade. Ich kriege hier nichts geladen. Auch Twitter nicht. Ihr müsst wirklich antikollegium.blogspot.de. Männer und Technik. Kann denn das so schwer sein? Ich kann nur Beatmungsmaschinen programmieren und nicht hier so mit Chrome umgehen und so. Wo arbeitest du? Dann lasse ich mich da auf jeden Fall nicht einliefern. Ja, meine Beatmungsmaschinen kann ich. Ich habe mir gerade mein Ohr am Headset geklemmt. Einmal mit Profis. Sieht so aus, als wollte der Aluhut unbedingt, dass wir doch am 30. die Vorstandswahlen machen. Antikollegium.blogspot. Was war das? Antikollegium.blogspot.de. Mein Gott, die E nicht kommen. De, ich hab's. Ah ja. Ich kann hier nur keine Links in den Chat posten. Schon wieder jemand. Ich hab hier keine Rechte. Ja, Rechtelosigkeit ist so ein Robin Hood-Sache. Übrigens, als Twitter-alternatives Feed auch schön. PHEED. Da gibt es zwar nicht viele Nutzer, aber es ist von der Oberfläche schön. Bitte was? Twitter-alternative Feed. PHEED. Habe ich mal Schreibreform kennengelernt. Also mir reicht schon Identica. Genau, der reicht. Außerdem lädt die Scheißseite gerade nicht. Ja, wenn jetzt alle da drauf wollen, weißt du auch, warum die Seite nur so wenig Nutzer hat. Mehr geht nicht. Es ist eine .com-Seite. Nochmal bitte. Ich sagte, die Seite, um die es gerade ging, ist eine .com-Seite, keine .de-Seite. Nein, es ist eine .de-Seite. Und wieso muss man sich bei Feed mit so vielen Daten registrieren? Wie viel? Man kann sich doch mit Twitter anmelden, zum Beispiel. Ja, aber der will trotzdem hier die ganzen Dinger von mir haben. Was für Dinger? Geburtsdatum, Name, noch eine E-Mail, eine zweite. Das finde ich jetzt doof. Seid ihr jetzt wieder auf der Seite vom Frankfurter Kollegium? Nee, vom Feed. Diese tolle Twitter-Alternative. Nee, das mache ich jetzt nicht. Eine bezahlte? Ein bezahltes Abonnement? Nee. Ja, ich werde hier aufgefordert, einen Premium-Account anzulegen. Das mache ich jetzt nicht. Hab ich noch nicht gehabt. Keine Ahnung. Also ich behalte meine Dinge auch für mich. Nee, das mache ich nicht. Das ist mir zu doof. Hast du die richtige Seite auch erwischt? PHEED.com? Ja. Yeah. Okay. Was würdet ihr jetzt eigentlich machen, wenn ihr nicht in der Piratenpartei wärt? Ich würde wahrscheinlich irgendwas mich vor dem Buch, hinterm Buch liegen oder so. Möglicherweise zum Thema Rechnungswesen. Ich hätte irgendwie wahrscheinlich irgendeinen anderen komischen Verein am Hals, für den ich mir den Arsch aufreißen würde. Irgendwie mache ich immer so eine Scheiße. Und unten die grundpositiv gestimmte Vakuum? Ich würde leben. Das tust du jetzt nicht. Bedingt. Jetzt muss ich twittern. Geh doch auf Identica und mach dir eine Britschrippe. Und gebannt warten alle auf den neuen Tweet. Mir fehlt der Trommelwirbel. Also ich lese gerade dieses Antikollegium-Ding, was ganz interessant ist. Jo, wenn das alles so stimmt, ist das der Hammer. Das ist ein Hammer. Haben wir dafür nochmal einen Link? Ja, warte, ich kann posten. Juhu, der Bernd, der kann's. Der Bernd darf hier alles. Also ich habe jetzt das geschrieben. Das ist sehr nett. Auf Identica hat jemand die Frage gestellt, schon vorgestern oder so, was denn wohl die Ideen-Dings da aus Niedersachsen, aus dem Frankfurter Kreis machen würden. Also, so hieß er ja mal ursprünglich. Da habe ich drauf geantwortet, eine Scheibe. Und jetzt lese ich hier zurück in die Vergangenheit. Irgendwie passt das. Eine Zeitkapsel? Könnten ja die Zeitreise sein, wenn es nicht das Missgeschick gegeben hätte, dass so viele dagegen gestimmt hätten. Haben. Ja, nu, wer interessiert sich schon für Parteitagsbeschlüsse? Die werden doch sowieso generell überbewertet. Also ich finde das schon wichtig. Und jetzt... Schreibreform ist stumm hat sich stumm gestellt, ja. Das haben wir schon mal so gesagt vor kurzem. Nein, ich meine jetzt hier bezogen auf dieses Kollegium da, diese Spackerie, hätte ich jetzt fast gesagt. Wer interessiert sich da schon für Parteitagsbeschlüsse? Lass sie doch an ihre Zeitreisen forschen. Die sind ja auf dem besten Weg in die Vergangenheit. Das ist aber viel Text. Ja. Was meinst du, warum wir gerade alle so ruhig sind? Aber das wird nicht auffallen. Also ihr müsst jetzt nicht, weil eine Pause ist, Betroffenheitsreden machen, weil wir schneiden ja die Pausen raus. Vaku, in kleiner, mühseliger Arbeit werde ich das hinterher machen. Jede einzelne Pause einzeln rausschneiden. Mit Schere und Tesafilm? Mit Schere und Tesafilm. Das ist schon okay, Bernd. Danke. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Vaku gerade so ein bisschen angepisst ist. Das Vaku was? Ich habe es wieder akustisch nicht verstanden. Dass du schlechte Laune hast. Vaku wirkt verzweifelt und resigniert. Absolut. Das finde ich nicht schön. Das finde ich gerade so unflauschig. Mein Mann sagt gerade, er muss an den Computer. Nein! Lass dich scheiden. Kauf ihm einen eigenen. Ich kaufe mir einen neuen Mann. Gib ihm mal die Kopfhörer und lass ihn reden. Oh, das ist zu schön. Vaku, wir haben Sebastian abzugeben. Mich? Ich bin doch eine Bereicherung für den KV, oder? Ja, aber ich glaube, eine Frau würde dir auch mal gut tun. Das würde nur dein Privatleben betreffen, Sebastian. Ich glaube, jetzt redet Vaku nicht mehr mit mir. Man sagt, hau ab. Zu mir oder zu dir? Zu mir. Ja, Sebastian, du hast gute Chancen. Halt dich ran. Tschakka. Schick mir mal ein Bild, Sebastian. Lass das. Schick uns das zuerst. Wir können Photoshop. Du Schreibi. Ja. Ich wollte nur hören, ob du noch da bist. Wieder. Wenn ihr gleich komische Geräusche hört, die ihr nicht zuordnen könnt, das ist die Vaku, die schneidet die Buchstaben aus der Bild aus. Wer liest denn die Bild-Zeitung? Die hat Vaku? Keiner. Oh. Tja, Sebastian, das war's. Ich glaub auch. Du hattest deine Chance. Okay, ich muss weg, sonst gibt's hier noch ein Massaker. Hab euch alle lieb, bis später. Tschüss. Bis später. Ciao. Ich musste gerade irgendwie an... Ich habe ja Texas Chainsaw Massacre gelesen und da gab es eine Überlebende. Echt? Wie kann man ein Splatterbuch lesen? Wie nicht? Nee, also ich hätte es auch für so einen Vollpreis gehabt. Das war mal irgendwie im Angebot. Da habe ich zufällig gedacht, jetzt muss ich das haben. Ich habe es auch dreimal gelesen. Das Einzige, was ich bislang dreimal gelesen habe. Bis dass du es verstanden hast. Nein, beim ersten Mal schon, weil ich fand das so schön. Ich meine, das Buch war spannend. Und im Gegensatz zu American Psycho sind die brutalen Stellen, also sind da nicht so viele langweilige Stellen drin. Also der schönste Film zudem ist immer noch Meet the Feebles. Also ich hoffe nicht, dass ihr mich jetzt nach der Literatur, die ich konsumiert habe, bewertet. Ich habe auch alle Bücher von Harry Potter gelesen, alle Bände. Ich könnte mal Harry Potter auf Niederländisch lesen. Nee, das Einzige, was ich hier an Bücher liegen habe, solange es keine Fachbücher sind, da sind ein paar Dinger von Stephen King, allerdings im englischen Original. Oh, ich habe gerade ein englisches Buch ausgeliehen bekommen, Mistborn, ein Fantasy-Roman. Auch nicht übel. Ist der gut? Ja, fängt gar nicht mal so schlecht an, weil ich hatte gesagt, ich hätte gerne irgendwas mit einer weiblichen Hauptrolle. Du hast kein Vampirbuch gekriegt? Nein. Ich glaube, der Herr Steuerberater liest keine Vampirbücher. Zumindest keine Teenager-Vampirbücher. Ich glaube, die letzten 5 Jahre ist auch in der Richtung nichts Vernünftiges rausgekommen, oder? Aber Bücher halten doch länger als 5 Jahre. Ja, aber bis vor 5 Jahren hat man ja dann alle gelesen, die guten. Bevor ich bei den Piraten war, kam ich noch zum Bücherlesen. Hm. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich versuche mir immer Zeit abzuzwängen, um noch, ja. Wie gesagt, das Buch von Constanze Kurz lese ich im Moment zum Beispiel. Ja, das könnte ich dann mal vielleicht mal. Ach. Das ist die Tante vom CCC, ne? Ja, das ist genau. Die hatte letztens ein geniales T-Shirt an, als sie bei irgendeinem Interview war. I failed the Turing-Test. Und das Buch, Die Datenfresser, ist wirklich sehr anschaulich auch geschrieben. Das ist doch mal was. Ich stelle aber fest, dass ich jetzt so den ein oder anderen toten Punkt kriege und werde mich aus dem Grunde mal verabschieden. Das ist schön. Dann, wir wollen ja nicht, dass die AG und der AK bauen und Verkehr und Verluste leiden. So sieht das aus, ne? Also genau. ein Teil des AG und AK bauen und Verkehrs ist ja noch hier und bleibt auch noch ein Weilchen. Du hältst die Stellung, Claudia, ist mir klar. Ja, ihr beiden macht das schon. Ich hab da keine Sorgen, wenn die Frauenpower das jetzt macht. Die Postgender-Power, ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich versuche hier gerade verzweifelt nichts über Stellung zu sagen. Ja, welche Stellung? Es gibt ja verschiedene Kontexte, in denen man es verwenden kann. Geschützstellung, Sebastian. Anstellung. Seid ihr jetzt alle durch mit dem Antikollegiumstext? Ich habe ihn nur grob überflogen. Und, ja. Ich lese mir durch, wenn ich wach bin. Krass, krass, krass. Was habt ihr erwartet? Genau das. Ja, das kann die Partei platt machen, wenn wir nicht aufpassen. So einfach ist das. Was ist da so drin, kurz gefasst? Also die Frage ist, wie viele Leute stecken dahinter und wie viel Einfluss haben sie dann tatsächlich? Dass wir Flügel haben in der Partei, ist uns allen klar. Dass die sich eventuell auch konstitutionieren, habe ich auch nicht das Riesenproblem mit, dass man sich trifft, wenn man gemeinsam Ziele hat. Aber das hier ist richtig krass. Ja, aber Kai, wie du sagst, ich sag mal, Das hat doch neulich irgendeiner auf der Mailingliste geschrieben. Kegelclub, Sozialpiraten, die ganzen AGs, das sind ja alles Zusammenschlüsse von Leuten, die dieselbe Interesse haben und über dieselben Sachen reden. Vielleicht auch von ein weites großes Spektrum betroffen der Leute, die da mitmachen. Ne? Aber da hat keiner sich, ich sag mal, ganz böse eine Paywall vorgezogen, durch den nur Leute durchkommen, dessen Nase den Leuten gefallen. Das ist echt übel. Die Frage ist halt, wie sehr disqualifizieren sich jetzt Mitglieder dieser Gruppe für zukünftige Positionen? Ich meine, teilweise sind sie jetzt schon Bundestagskandidaten, da willst du nicht drum rumkommen. Ja, sauber abgewartet, bis die Wahlen vorbei sind, wa? Ein Schelm, wer Arges dabei denkt. Also ich gehe mir jetzt nochmal oben die Scheiße von denen anhören. Ich möchte da noch ein bisschen mehr zuhören. Eieieiei, wo sind denn die? Gibt's eigentlich schon irgendwo? Quarzen, der Raum, der so schrecklich voll ist. Also mir reichen die Twitter-Kommentare dazu, die ich da lese. Ich glaube, das tue ich mir nicht mehr an. Geschlossener Verein mit beschränkter Mitgliederaufnahme durch Einzelpersonen. Mehr musst du dazu doch gar nicht wissen. Das reicht doch einfach. Hm? Ja, ich will jetzt noch ein bisschen. Ich komme gleich nochmal wieder. Gibt es irgendwo eine Mitgliederliste schon? Ich gehe auch mal oben. Ja, wie sieht das denn aus? Wollen wir dann hier weitermachen oder alle nach oben gehen? Lass uns doch mal alle nach oben gehen. Liebe Zuhörer, wir beenden damit den Kandidaten. Ich bin Lukencast. Gott, ich brauche mehr Alkohol. Ich könnte noch eine rosa Dose anbieten. Bah, nein, Alkohol, nicht Pissplörre. Entschuldigung. Tschüss. Ich gehe ins Bett und sag gute Nacht. Intro und Outro-Musik. Scalifornia von Le Bonobo. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.